Der Dreispitz. Eine Erzählung von Pedro Antonio de Alarcón. Es war zu Beginn dieses langen Jahrhunderts, das nun seinem Ende zugeht. Man weiß das Jahr nicht genau, doch so viel steht fest, dass es nach dem 4. und vor dem 8. war. Damals regierte in Spanien noch Karl IV. Von Bourbon. Durch Gottes Gnade, wie auf den Geldmünzen zu lesen stand, und durch die Vergesslichkeit oder besondere Gunst Napoleons, wie französische Zeitungen berichteten. Die übrigen Herrscher Europas, soweit sie von Ludwig XIV. Abstammten, hatten in dem gewaltigen Sturm, der seit 1789 diesen alten Erdteil schwer erschütterte, die Krone und ihr Oberhaupt sogar den Kopf verloren. Aber damit ist die besondere Stellung unseres Vaterlandes in jenen Zeiten noch nicht genügend gekennzeichnet. Dem Soldaten der Revolution, dem Sohn eines unbekannten korsischen Anwaltes, dem Sieger von Rivoli bei den Pyramiden, bei Marengo und in 100 anderen Schlachten war es gelungen, sich die Krone Karls des Großen aufzusetzen und Europa vollständig umzugestalten. Er errichtete Staaten und schaffte sie wieder ab. Erweiterte oder verengte ihre Grenzen, setzte neue Dynastien ein und änderte Verfassung, Name, Lage, Sitte, ja selbst die Trachten der Völker, durch deren Gebiete er auf seinem Schlachtross wie ein heftiges Erdbeben oder wie der Antichrist, so nannten ihn die Staaten des Nordens, dahinraste. Weit davon entfernt, ihn zu hassen oder zu fürchten, fanden indessen unsere Väter, Gott habe sie selig, sogar Gefallen daran, seine ungeheuerlichen Taten zu rühmen, als handle es sich um den Helden eines Ritterromans oder um Ereignisse, die auf einem anderen Planeten geschahen, ohne im Entferntesten daran zu denken, dass er eines Tages auch in ihr Land einfallen und dort dieselben Gräueltaten wie in Frankreich, Italien, Deutschland und anderen Gegenden begehen könnte. Einmal oder höchstens zweimal wöchentlich kam die Post aus Madrid in die meisten wichtigen Städte der Halbinsel und brachte eine Nummer des Staatsanzeigers mit, der damals noch nicht täglich erschien. Dadurch erfuhren die angesehenen Personen, vorausgesetzt, dass die Zeitung solche Einzelheiten erwähnte, ob es jenseits der Pyrenäen einen Staat mehr oder weniger gab, ob wiederum eine Schlacht, an der 6 bis 8 Könige oder Kaiser teilnahmen, stattgefunden hatte und ob Napoleon sich in Mailand, Brüssel oder Warschau aufhielt. Im Übrigen lebten unsere Vorfahren weiter nach altspanischer Weise, höchst beschaulich, getreu ihren hergebrachten Gebräuchen, im Frieden und in der Gnade Gottes, mit ihrer Ungleichheit vor dem Gesetz, mit ihren Vorrechten und persönlichen Vergünstigungen, mit ihrem Mangel an bürgerlicher und politischer Freiheit. Gleichzeitig regiert von vortrefflichen Bischöfen und einflussreichen Land- und Stadtrichtern, deren einzelne Machtbefugnisse schwer abzugrenzen waren, da sich bald die einen, bald die anderen in weltliche und göttliche Dinge einmischten, lieferten sie den Zehnten und die Erstlingsfrüchte ab, zahlten Verkaufssteuern, Hilfsgelder, Vermächtnisse, Almosenbeiträge, Zinsen, Kopfsteuern, die dem König von dem kirchlichen Zehnten zufallenden Anteile, Pachtsummen und noch einige 50 Abgaben mehr, deren Aufzählung hier zu weit führen würde. Und damit ist in kurzen Worten alles gesagt, was sich zur Zeit dieser Erzählung militärisch und politisch ereignete. Mit dem Hinweis auf die weltgeschichtlichen Vorgänge kam es uns besonders darauf an, festzustellen, dass damals, nehmen wir an, es sei im Jahre 1805 gewesen, in Spanien, in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens, noch die althergebrachten Formen herrschten, als ob die Pyrenäenhalbinsel inmitten so vieler Neuerungen und Umwälzungen von einer zweiten chinesischen Mauer umgeben gewesen wäre. In Andalusien zum Beispiel, denn die Geschichte, die ihr jetzt hören werdet, hat sich gerade in einer andalusischen Stadt zugetragen, pflegten die Personen von Stand und Ansehen sehr zeitig aufzustehen. Sie gingen, auch wenn kein besonderer kirchlicher Feiertag war, zur Frühmesse und frühstückten gegen 9 Uhr ein Spiegelei und eine Tasse Schokolade mit einigen gerösteten Brotschnitten. Zwischen 1 und 2 Uhr mittags aßen sie Puchero. Das ist ein spanisches Volksgericht, bestehend aus Kichererbsen, Rindfleisch, Speck, Kartoffeln, Suppengrün und scharf gewürzter Wurst. Und als Hauptgericht Wildbret, wenn gerade Jagdzeit war, sonst Puchero allein. Nach dem Mahl hielten sie ihre Mittagsruhe, machten anschließend einen Spaziergang, fanden sich in der Dämmerstunde zum Rosenkranzbeten in ihrer Pfarrkirche ein und tranken dann nochmals Schokolade, diesmal aber mit Zwieback. Die vornehmsten unter ihnen besuchten schließlich die Abendgesellschaft des Stadtrichters, des Dekans oder einer anderen hochstehenden Persönlichkeit, die im Orte ansässig war. Nach dem Abendläuten kehrten sie nach Hause zurück und verschlossen das Tor. Dann speisten sie zur Nacht Salat und Würzfleisch, wenn nicht gerade frische Anchoven eingetroffen waren, und begaben sich alsdann mit ihren Ehefrauen, sofern man eine hatte, zur Ruhe. Nicht ohne sich vorher, 9 Monate des Jahres hindurch, das Bett anwärmen zu lassen. Das waren glückliche Zeiten. Man lebte in unserem Lande ruhig und friedlich, im Besitz all der Spinnweben, des Staubes und der Motten, der Ehrfurcht und des Aberglaubens und aller durch die Jahrhunderte geheiligten Bräuche und Missbräuche. O glückliche Zeiten, als es in der menschlichen Gesellschaft noch verschiedene Klassen, Ansichten und Sitten gab und besonders die Dichter in jedem Winkel Stoff für eine Posse, eine Komödie, ein Drama oder ein Heldenlied entdeckten, statt der nüchternen Einförmigkeit und des gehaltlosen Realismus, den uns die Französische Revolution hinterlassen hat. Ja, glückliche Zeiten. Doch hüten wir uns, in die alten Klagen zurückzufallen. Genug der allgemeinen Redensarten und Umschweife. Beginnen wir nun beherzt mit der Erzählung vom Dreispitz. Um jene Zeit gab es in der Nähe einer kleinen Stadt eine bekannte Mühle, die heute nicht mehr vorhanden ist. Sie lag ungefähr eine Viertelmeile von dem Ort entfernt, zwischen einem mit Kirschbäumen bewachsenen Hügel und einem sehr fruchtbaren Gemüsegarten, der einem unbeständigen und heimtückischen Fluss als Ufer und manchmal auch als Bett diente. Aus verschiedenerlei Gründen war diese Mühle seit längerer Zeit das Lieblingsziel und der bevorzugte Erholungsort vornehmster Spaziergänger der erwähnten Stadt. Erstens führte eine Straße dahin, die wegsamer und besser befahrbar war als alle übrigen der Umgebung. Zweitens lag vor der Mühle ein kleiner gepflasterter Platz, auf dem sich eine große Laube befand, wo man, je nach dem Wachsen und Welken der Weinranken, im Sommer kühl und schattig sitzen und im Winter die Sonnenstrahlen genießen konnte. Und drittens war der Müller ein sehr höflicher und geachteter Mann, witzig und schlau, der mit Menschen umzugehen verstand und den hohen Herren, die ihn mit ihren Nachmittagsbesuchen beehrten, immer zuvorkommend anbot, was die Jahreszeit gerade hervorbrachte. Bald grüne Bohnen, süße oder saure Kirschen, rohen, ungewürzten Salat mit den ölgebackenen Brotschnitten, die aus der Stadt geschickt wurden, ein andermal Melonen oder Trauben von dem Weinstock, unter dem sie in der Laube saßen. Im Winter Maiskolben, geröstete Kastanien, Mandeln oder Nüsse und an sehr kühlen Tagen, dann allerdings im Hause am gemütlichen Herd, einen Schluck kräftigen Wein, zu dem um die Osterzeit gewöhnlich noch Zuckergebäck, Butterkuchen, große Brezeln oder einige Scheiben vorzüglicher Schinken aus dem Hochlande von Alpujarras kamen. So reich war also der Müller? Oder benahmen sich seine Stammgäste so unbescheiden, werdet ihr mich fragen. Weder das eine noch das andere. Der Müller hatte gerade sein Auskommen, und die Herren waren der verkörperte Anstand und Stolz. Aber in Zeiten, da mehr als 50 verschiedene Steuern und Abgaben an Kirche und Staat zu zahlen waren, wagte ein Mann von so klarem Verstande nicht zu viel, wenn er sich das Wohlwollen von Stadträten, Domherren, Ordensmönchen, Notaren und anderen angesehenen Personen sicherte. So fehlte es nicht an Leuten, die der Überzeugung waren, Gevatter Lukas, so wurde der Müller genannt, erspare dadurch jährlich eine hübsche Summe Geld, dass er jedermann gut bewirte. »Euer Gnaden werden mir sicher eine alte Tür von ihrem abgebrochenen Hause geben«, sagte er zu einem. »Euer Hochwohlgeboren darf ich wohl ersuchen«, äußerte er zu einem anderen, »mir die Hilfsgelder oder die Verkaufsgebühren oder die Einkommenssteuer zu ermäßigen.« Euer Ehrwürden lassen mich doch einige Blätter für meine Seidenraupen im Klostergarten pflücken. Gestatten mir Euer Hochwürden, ein wenig Brennholz aus dem Bergwalde zu holen. Euer Hochwohlgeboren brauchen nur ein paar Zeilen zu schreiben, damit ich mir einige Stämme in dem Fichtenhain schlagen kann. Könnten Euer Gnaden mir ein amtliches Schriftstück ohne besondere Vergütung aufsetzen? In diesem Jahr ist es mir nicht möglich, Vermögenssteuer zu zahlen. Ich hoffe, dass die Streitsache zu meinen Gunsten entschieden wird. Ich habe heute jemandem ein paar Ohrfeigen gegeben und ich meine, er müsste dafür ins Gefängnis, weil er mich herausgefordert hat. Hätten Euer Gnaden vielleicht so etwas übrig? Nützt Ihnen das noch irgendwie? Würden Sie mir einmal Ihr Maultier leihen? Haben Sie etwa morgen den Wagen frei? Ist es Ihnen recht, wenn ich nach dem Esel schicke? Solche und ähnliche Fragen wiederholten sich bei jeder Gelegenheit und wurden immer mit einem großmütigen und uneigennützigen »Ganz wie Sie wünschen« beantwortet. Ihr seht also, Gevatter Lukas war nicht auf dem Wege, sich zugrunde zu richten. Der letzte und vielleicht zwingendste Grund, warum die vornehmen Kreise der Stadt die Mühle nachmittags so häufig besuchten, war wohl der, dass sie geistliche wie weltliche Herren, angefangen bei dem Bischof und dem Stadtrichter, dort zwanglos eine der schönsten, anmutigsten und wunderbarsten Schöpfungen aus Gottes Hand betrachten konnten. Diese Schöpfung war Frau Frasquita. Zunächst möchte ich dafür einstehen, dass Frau Frasquita eine sehr ehrenwerte Person und die rechtmäßige Gattin des Gevatters Lukas war, was auch die erlauchten Gäste der Mühle genau wussten. Noch mehr, keiner von ihnen wagte sie mit begehrlichen Blicken oder gar sündigen Absichten anzuschauen. Mönche wie Kavaliere, Domherren wie Ratspersonen rühmten sie und machten ihr gelegentlich, natürlich nur in Gegenwart ihres Mannes, den Hof, weil sie ein Wunder an Schönheit war, das seinen Schöpfer ehrte. Und zugleich ein kleiner Teufel voll Mutwillen und Schalkhaftigkeit, der in seiner Einfalt die schwermütigsten Gemüter aufheitern konnte. »Sie ist ein herrliches Geschöpf«, pflegte der tugendhafte Prälat zu sagen. »Eine Statue aus dem hellenischen Altertum«, bemerkte ein hochgelehrter Anwalt, der korrespondierendes Mitglied der Geschichtsakademie war. »Das wahre Abbild der Eva«, seufzte der Franziskanerprior. »Ein prächtiges Frauenzimmer«, rief der Oberst der Bürgerwehr aus. »Eine Schlange, eine Sirene und ein böser Geist«, fügte der Stadtrichter hinzu. »Aber sie ist ein gutes Weib, eine Engelsgestalt, ganz wie ein Mädchen von 4 Jahren«, meinten schließlich alle, wenn sie, übersättigt mit Trauben und Nüssen von der Mühle, in ihr streng geregeltes und nüchternes Alltagsleben zurückkehrten. Das 4-jährige Mägdlein, Frau Frasquita nämlich, näherte sich den 30ern. Sie war größer als 2 Ellen, also etwa 1,70 groß, ebenmäßig und kräftig gebaut und vielleicht etwas zu dick für ihre stattliche Figur. Sie glich einer riesigen Niobe, obwohl sie keine Kinder gehabt hatte, und ähnelte einem weiblichen Herkules oder einer jener würdigen römischen Matronen, die man mitunter noch in Trastevere antrifft. Aber am bemerkenswertesten an ihr waren die Leichtigkeit sowie die Lebhaftigkeit und Anmut ihrer Bewegungen. Um einer Statue zu gleichen, wie der Akademiker behauptete, fehlte ihr die monumentale Ruhe. Sie war biegsam wie ein spanisches Rohr, drehte sich wie eine Wetterfahne und tanzte wie ein Kreisel. Ihr Gesicht war noch unruhiger und deshalb noch weniger für den Bildhauer geeignet. 5 Grübchen belebten es angenehm. 2 auf der einen Wange, 1 auf der anderen, 1/4 ganz kleines, dicht am linken Mundwinkel und das letzte sehr große in der Mitte ihres runden Kinns. Fügt dann noch die schelmischen Gebärden, das neckische Augenzwinkern, die wechselnde Kopfhaltung, die ihre Worte begleiteten, hinzu, und ihr könnt euch ein Bild von dem schönen Antlitz machen, das immer in Gesundheit und Heiterkeit erstrahlte. Weder Frau Frasquita noch Gevatter Lukas waren Andalusier. Sie stammte aus Navarra und er aus Murcia. Er war mit 15 Jahren, halb als Page, halb als Diener des früheren Bischofs, der damals die Kirche leitete, in die Stadt gekommen. Sein Beschützer erzog ihn zum Geistlichen und vermachte ihm in seinem Testament die Mühle, damit er als Priester ein festes Einkommen hatte. Aber Gevatter Lukas, der beim Tode seiner Hochwürden erst die niederen Weihen empfangen hatte, hängte alsbald die Ordenskleider an den Nagel und wurde Soldat, weil er lieber die Welt sehen und Abenteuer erleben wollte, statt die Messe zu lesen oder Getreide zu mahlen. Im Jahre 1793 machte er als Meldereiter des tapferen Generals Don Ventura Caro den Feldzug in den Westpyrenäen mit, nahm an der Erstürmung von Castillo Pignon teil und blieb lange Zeit in den nördlichen Provinzen, wo er endgültig seinen Abschied einreichte. In Estella lernte er dann Frasquita kennen, verliebte sich in sie, schloss die Ehe mit ihr und nahm sie mit nach Andalusien in die Mühle, wo beide glücklich und ruhig den übrigen Teil ihrer Pilgerfahrt durch Freud und Leid dieser Welt verbringen sollten. Frau Frasquita hatte nach ihrer Übersiedlung von Navarra in jene Einsamkeit keine andalusischen Gewohnheiten angenommen und unterschied sich sehr von den ländlichen Frauen der Umgebung. Sie zog sich viel einfacher, zwangloser und geschmackvoller an als sie, wusch sich häufiger und gestattete Sonne und Luft, ihre bloßen Arme und ihren freien Hals zu bräunen. Bis zu einem gewissen Grade trug sie ihre Kleidung wie die vornehmen Damen jener Zeit, zum Beispiel wie die Königin Maria Luisa oder die Frauen auf den Bildern von Goya. Ihr Rock, höchstens einen Schritt weit, war ziemlich kurz, so dass ihre kleinen Füße und ein wenig sogar ihre schönen Beine sichtbar wurden. Der runde und tiefe Halsausschnitt entsprach ganz der Mode von Madrid, wo sich Frasquita und Lukas auf der Reise nach Andalusien 2 Monate lang aufgehalten hatten. Das Haar steckte sie hoch auf dem Scheitel zu einem Knoten zusammen, wodurch die Reize ihres Kopfes und Nackens noch mehr hervortraten. Hübsche Gehänge schmückten die kleinen Ohren und viele Ringe glänzten an den Fingern ihrer harten, aber sauberen Hände. Schließlich verfügte Frau Frasquita auch über alle Töne einer vollen, melodischen Stimme und ihr Lachen war fröhlich und silberhell wie der Klang der Osterglocken. Doch nun zur näheren Beschreibung des Gevatters Lukas. Gevatter Lukas war grundhässlich. Er war sein ganzes Dasein hindurch gewesen und vollendete nun bald sein 40. Lebensjahr. Trotzdem gab es in der Welt nur wenige so angenehme und sympathische Männer. Entzückt über seine Aufgeschlossenheit, seine Klugheit und seinen Witz, hatte ihn der Bischof von seinen Eltern, die keine Seelenhirten, sondern echte Schafhirten waren, zu sich genommen. Als seine Hochwürden tot war und der junge Bursche das Priesterseminar mit der Kaserne vertauscht hatte, bevorzugte ihn General Caro vor allen anderen seines Heeres und machte ihn zu einem seiner vertrautesten Diener. Nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst fiel es dem Gevatter Lukas ebenso leicht, das Herz der Frasquita zu gewinnen, wie er sich vorher ohne Mühe die Wertschätzung des Generals und des Prälaten erworben hatte. Die Navarreserin, die damals 20 Lenze zählte und das heiß ersehnte Ziel aller jungen Männer von Estella, unter denen ziemlich reiche waren, bildete, vermochte den Scherzworten, den witzigen Einfällen und dem schalkhaften, aber auch zarten Lächeln des verliebten Murcianers nicht zu widerstehen. So kühn und redegewandt, so klug und geschickt, so entschlossen und liebenswürdig war er, dass er nicht allein der begehrten Schönen, sondern auch ihren Eltern den Kopf verdrehte. Lukas war damals, wie auch jetzt noch, klein von Statur, wenigstens im Vergleich zu seiner Frau, etwas hochschultrig, von dunkelbrauner Hautfarbe und pockennarbig im Gesicht. Er hatte dünnen Bartwuchs, eine große Nase und lange Ohren. Sein Mund dagegen war ganz ebenmäßig und das Gebiss vorzüglich. Nur das Äußere dieses Mannes war sozusagen rau und hässlich. Drang man tiefer in sein Inneres ein, so traten seine großen Vorzüge bald hervor und diese fingen schon bei den Zähnen an. Dann kam die Stimme, wohltönend, weich und anziehend, manchmal männlich und ernst, süß und lieblich, wenn es um etwas zu bitten galt, immer so, dass man schwer widersprechen konnte. Alles, was diese Stimme sagte, war schicklich, klug, überzeugend. Und die Seele des Gevatters Lukas schließlich. In ihr wohnten Mut, Treue, Ehrlichkeit, gesunder Menschenverstand, Wissensdrang, eine angeborene oder durch Erfahrung erworbene Kenntnis vieler Dinge, ebenso eine tiefe Verachtung aller Dummköpfe, ganz gleich welcher Gesellschaftsklasse sie angehörten, und ein gewisser Hang zu feinem Spott und Witz, der ihn in den Augen des Akademiemitgliedes als eine Art bäuerlicher Quevedo, das war einer der vielseitigsten Dichter in der Blütezeit der spanischen Literatur, erscheinen ließ. So war Gevatter Lukas von außen und innen. Frau Frasquita schätzte Gevatter Lukas über alle Maßen und sah es als ihr größtes Glück auf Erden an, auch von ihm geliebt zu werden. Sie hatten, wie wir schon wissen, keine Kinder. Und jedes von ihnen war darauf bedacht, den anderen mit unsagbarer Sorgfalt zu hegen und zu pflegen. Aber ohne dass diese zärtliche Hingabe die sonst bei kinderlosen Ehepaaren übliche sentimentale und schmeichlerische Form angenommen hätte. Im Gegenteil. Sie verkehrten so ungezwungen, freudig und vertrauensvoll miteinander, wie Kinder oder Spielgefährten, die sich von ganzem Herzen lieben, ohne es sich jemals zu sagen oder selbst Rechenschaft über ihre Gefühle abzulegen. Niemals hat es auf der Welt einen Müller gegeben, der besser versorgt, besser gekleidet, bei Tische reichlicher bewirtet und von größerer Bequemlichkeit in seinem Haus umgeben gewesen wäre als Gevatter Lukas. Niemals aber ist auch eine Müllerin so aufmerksam und liebevoll behandelt und so reichlich beschenkt worden wie Frau Frasquita. Und schließlich war auch keine Mühle mit so vielen nützlichen, angenehmen, belustigenden, ja sogar überflüssigen Dingen ausgestattet wie diese, die fast der ganzen folgenden Geschichte als Schauplatz dienen wird. Vor allem trug dazu bei, dass die schöne und fleißige, kräftige und gesunde Navareserin vieles verstand und mit Lust und Liebe ihre Arbeiten verrichtete. Sie konnte kochen, nähen, sticken, kehren, Kuchen backen, waschen, bügeln, putzen, weben, Brot kneten, Strümpfe stricken, singen, tanzen, mit den Kastagnetten klappern, Gitarre und Karten spielen und manches andere, was sich hier gar nicht alles aufzählen lässt. Und nicht weniger tüchtig zeigte sich Gevatter Lukas. Er leitete seine Mühle und bestellte die Felder, ging auf die Jagd und fischte, machte den Zimmermann, Schmied und Maurer im Hause und half seiner Frau bei allen häuslichen Beschäftigungen, auch beim Lesen, Schreiben, Abrechnen und so weiter. Dazu kamen noch seine Liebhabereien und außerordentlichen Fähigkeiten. Er hatte beispielsweise, wie auch seine Frau, die Blumen sehr gern und wurde ein so ausgezeichneter Blumenzüchter, dass es ihm sogar gelang, durch mühsame Kreuzungen neue Arten hervorzubringen. Er betätigte sich ferner als Ingenieur und legte ein Wehr, einen Kanal und eine Wasserleitung an, die das Mühlenwasser verdreifachten. Er hatte einen Hund das Tanzen gelehrt, eine Schlange gebändigt und einen Papagei so abgerichtet, dass dieser die Stunden nach einer Sonnenuhr, die der Müller auf eine Wand gezeichnet hatte, ganz pünktlich und sogar an nebligen Tagen und während der Nacht ansagte. Schließlich gehörten zur Mühle noch ein Garten, wo vielerlei Sorten von Früchten und Gemüse gediehen, ein mit Jasminhecken umgebener Teich, in dem Frasquita und Lukas während des Sommers badeten, ein Blumengarten und ein Treibhaus für ausländische Pflanzen, ein Brunnen mit Trinkwasser, zwei Eselinnen, auf denen die Eheleute in die Stadt oder in die umliegenden Ortschaften ritten, ein Hühnerhof mit Taubenschlag und Vogelhaus, ein Fischbehälter, eine Seidenraupenzucht, Bienenstöcke, deren Bewohner sich an dem Jasmin labten, eine Traubenpresse mit entsprechendem Weinkeller, beides natürlich im Kleinen. Auch ein Backofen, ein Webstuhl, eine Schmiede und eine Zimmerwerkstatt waren vorhanden und das alles in Verbindung mit einem Wohnhause von nur 8 Zimmern und einem Grundstück von etwa 130 Ar, dessen Wert auf 10.000 Realen geschätzt wurde. Ja, der Müller und die Müllerin liebten einander leidenschaftlich. Und fast hätte man glauben können, dass sie ihm noch mehr zugetan war als er ihr, obwohl er so hässlich und sie so schön aussah. Ich erwähne das, weil Frau Frasquita gelegentlich eifersüchtig war und von ihrem Mann Rechenschaft forderte, wenn er sehr verspätet aus der Stadt zurückkehrte oder aus den Ortschaften, wo er Getreide holte. Gevatter Lukas hingegen sah die Aufmerksamkeiten, die Frau Frasquita von den in der Mühle verkehrenden Herren erwiesen wurden, sehr gern. Er war sogar stolz darauf und freute sich, dass sie allen so wie ihm selbst gefiel. Und obgleich er genau wusste, dass einige von ihnen im Grunde ihres Herzens ihn um sie beneideten, sie wie gewöhnliche Sterbliche begehrten und manches dafür gegeben hätten, wenn sie etwas weniger tugendhaft gewesen wäre, ließ er sie doch ganze Tage lang ohne die geringste Befürchtung allein. Er fragte nicht einmal hinterher, was sie inzwischen getan habe und wer in seiner Abwesenheit dagewesen sei. Das bedeutete jedoch nicht, dass die Zuneigung des Gevatters Lukas weniger stark gewesen wäre als die der Frau Frasquita. Es hing damit zusammen, dass er mehr Vertrauen zu ihrer Tugend als sie zu seiner besaß, dass er ihr an Scharfsinn überlegen war und genau wusste, wie sehr er geliebt wurde und wie seine Frau auf sich selbst achtete. Und es kam hauptsächlich daher, dass Gevatter Lukas ein ganzer Kerl war, ein Mann wie in den Dramen Shakespeares, mit einfachem und geradem Gefühlsleben, unfähig zu zweifeln, einer, der glaubte oder starb, liebte oder tötete und weder Abstufung noch Übergang zwischen der höchsten Seligkeit und der Zerstörung seines Glückes zuließ. Mit seinen Hanfschuhen und seiner Bauernmütze war er, kurz gesagt, ein Othello aus Murcia, wie man sich ihn etwa im ersten Akt einer Tragödie vorstellen könnte. Doch warum diese ernsten Töne in einem so lustigen Lied? Wozu dieses blitzartige, unheilvolle Aufleuchten in einer so heiteren Stimmung? Was sollen diese tragischen Klänge in einer ländlichen Szene? Nun, ihr werdet es gleich erfahren. Es war 2 Uhr an einem Oktobernachmittag. Die kleine Turmglocke der Kathedrale läutete eben zur Vesper. Das bedeutete, dass in der Stadt alle Personen von Stand und Rang gespeist hatten. Die Domherren begaben sich in den Chorraum und die Laien in ihre Schlafzimmer, um Mittagsruhe zu halten. Vor allem jene, die von Amts wegen den ganzen Vormittag hindurch tätig gewesen waren. Umso merkwürdiger erschien es, dass gerade um diese Stunde, die wegen der großen Mittagshitze gar nicht zum Spazierengehen geeignet war, der hochwohlgeborene Herr Stadtrichter, nur von einem einzigen Gerichtsdiener begleitet, den Ort zu Fuß verließ. Die riesige Breite seines Dreispitzes und der auffällige scharlachrote Mantel sowie die Eigentümlichkeit seines Ganges und seiner Haltung machten eine Verwechslung bei Tag und Nacht unmöglich. Es gibt noch viele Leute, die aus eigener Kenntnis über den Mantel und den Dreispitz erzählen könnten. Wir selbst und ebenso auch andere, die in den letzten Regierungsjahren König Ferdinands des Siebten geboren wurden, erinnern uns gut, wie diese beiden veralteten Kleidungsstücke, der schwarze Hut oben und der rote Mantel darunter, an einem Nagel inmitten einer rissigen Wand in dem baufälligen Turm des Hauses hingen, das der hohe Herr bewohnte. Sie sahen aus wie ein Gespenst des Absolutismus. Wie eine Art Schweißtuch des Stadtrichters, wie ein historisches Zerrbild seiner Macht, das die unmündigen Verfassungstreuen von 1837, neben vielen anderen Karikaturen, mit Kohle und Rotstift dort anmalten, wo wir uns versammelten. Mit Angst denke ich noch daran, dass ich diese Vogelscheuche, die ehemals ein Menschenschreck gewesen war, auch mit verspottet und um die Faschingszeit als Mummenschanz zur Belustigung der Menge durch die Straßen jener altehrwürdigen Stadt getragen habe. O arme Staatsgewalt, so sind wir damals mit dir umgegangen. Wir, die dich heute so sehr herbeiwünschen. Was das schon angedeutete wunderliche Aussehen des Herrn Stadtrichters betrifft, so rührte es, wie man erzählt, davon her, dass er hochschultrig war. Fast noch mehr als Gevatter Lukas. Beinahe bucklig, um es offen zu sagen. Er war nicht sehr groß, schwächlich, kränkelte oft, hatte krumme Beine und eine besondere Art zu gehen, wobei er von einer Seite zur anderen und von hinten nach vorn schwankte, dass es den Anschein hatte, als ob er, so widersinnig das auch klingen mag, auf beiden Beinen hinkte. Sein Gesicht hingegen war, wie die Überlieferung berichtet, regelmäßig, wenn auch durch den Mangel sämtlicher Schneide- und Backenzähne ziemlich eingefallen. Wie alle Söhne Kastiliens hatte er eine grünlich-braune Hautfarbe und große dunkle Augen, aus denen dann und wann Jähzorn, Herrschsucht und Wollust hervorleuchteten. Dazu kamen bestimmte listige Gesichtszüge, die weniger persönlichen Mut als eine zu allem fähige Boshaftigkeit ausdrückten. Schließlich trug er einen gewissen Eigendünkel zur Schau, halb aristokratisch, halb zügellos, was den Eindruck machte, dass dieser Mann in seinen Jugendjahren trotz seines Buckels und seiner krummen Beine bei Frauen Glück gehabt haben musste. Don Eugenio de Zuñiga y Ponce de León, so lautete sein voller Name, wurde in Madrid geboren und stammte aus sehr vornehmer Familie. Er war zur Zeit dieser Erzählung etwa 55 Jahre alt und seit 4 Jahren Stadtrichter in dem genannten Ort, wo er bald nach seiner Ankunft eine der angesehensten Damen, von der wir später sprechen werden, geheiratet hatte. Die Strümpfe des Herrn Eugenio, das einzige, was man außer den Schuhen von seiner Bekleidung unter dem weiten roten Mantel sehen konnte, waren weiß, die Schuhe dagegen schwarz mit Goldschnallen. Als dann die Hitze im freien Felde ihn zwang, es sich bequemer zu machen, bemerkte man an ihm eine große Batisthalsbinde, eine reich mit grünen Zweigen bestickte Ärmelweste aus taubengrauem Serge, kurze schwarzseidene Hosen, einen riesigen Rock aus dem gleichen Stoff wie die Weste, einen Zierdegen in Stahlscheide, dazu einen Stock mit Quasten und ein ansehnliches Paar Handschuhe aus gelbem Wildleder, die er niemals anzog, sondern wie ein Zepter vor sich hertrug. Der Gerichtsdiener, der dem Herrn Stadtrichter auf 20 Schritte Abstand folgte, hieß Gardunia, das heißt Marder, aber auch Gauner oder Dieb. Und machte seinem Namen alle Ehre. Hager, mit langem Hals, kleinem widerlichem Gesicht, 2 derben, kräftigen Händen, im Gehen bald nach vorn oder rückwärts, bald nach links oder rechts blickend, glich er gleichzeitig einem Schnüffler, der dauernd auf der Suche nach Verbrechern ist, dem Strick, womit diese gebunden werden, und dem Werkzeug für ihre Züchtigung. Der erste Stadtrichter, dem er vor die Augen trat, sagte zu ihm, ohne sich weiter nach seiner Person zu erkundigen, »Du wirst mir der richtige Gerichtsdiener sein.« Und so hatte er schon 4 Stadtrichtern gedient. Er war 48 Jahre alt, trug einen Dreispitz, aber viel kleiner als der seines Herrn, dessen Hut, wie wir wiederholen, ungewöhnlich groß war, einen Mantel, der schwarz aussah wie die Strümpfe und der ganze Anzug, einen Stock ohne Quasten und eine Art Bratspieß als Degen. Diese dunkle Vogelscheuche wirkte gleichsam wie der Schatten seines prächtig gekleideten Herrn. Wo auch immer diese Amtsperson und ihr Anhang vorüberkamen, unterbrachen die Bauern ihre Arbeiten, zogen mehr aus Furcht als Achtung ihre Hüte bis auf den Boden und sagten dann mit leiser Stimme zueinander, »Heute besucht der Herr Stadtrichter die Frau Frasquita sehr zeitig.« »Zeitig und ganz allein«, fügten einige hinzu, die gewohnt waren, ihn auf diesem Spaziergang immer in Begleitung verschiedener anderer Herren zu sehen. »Hör mal, Manuel, warum geht denn der Herr Stadtrichter heute Nachmittag allein zur Navareserin?« fragte neugierig in stichelndem Ton eine Bäuerin ihren Mann, der sie hinter sich mit auf den Esel genommen hatte. »Du darfst nicht immer gleich etwas Schlechtes denken, Josefa«, entgegnete der gute Mann sofort. »Frau Frasquita wäre unfähig. Ich behaupte ja gar nicht das Gegenteil. Aber deswegen ist der Stadtrichter noch lange nicht unfähig, in sie verliebt zu sein. Ich habe gehört, dass von allen, die an den Gelagen in der Mühle teilnehmen, der Madrider der Einzige ist, der verwerfliche Absichten hat und allen Weiberröcken nachläuft.« »Was weißt denn du, ob er wirklich ein Schürzenjäger ist oder nicht?« bemerkte der Ehemann. »Ich spreche durchaus nicht von mir. Und wenn er 10-mal Stadtrichter wäre, so hätte er sich doch hüten sollen, mir zu sagen, dass ich schöne schwarze Augen habe.« Die Frau, die so sprach, war alles andere als hübsch. »Ach, lass das«, erwiderte Manuel. »Ich glaube nicht, dass Gevatter Lukas der Mann ist, der so etwas gutheißen würde. Er kann sehr böse werden, sobald er sich ärgert.« »Aber schließlich, wenn er sieht, dass es für ihn von Nutzen ist?« fügte Frau Josefa hinzu und rümpfte die Nase dabei. »Gevatter Lukas ist ein Ehrenmann, und ein anständiger Mann wird niemals solche Dinge zulassen«, gab der Bauer entrüstet zurück. »Na ja, du magst recht haben, das ist ihre Sache. Wenn ich Frau Frasquita wäre...« »Hü, Esel«, schrie der Mann dazwischen, um die Unterhaltung auf einen anderen Gegenstand zu bringen. Und der Esel setzte sich so sehr in Trab, dass man das Ende des Zwiegespräches nicht mehr hören konnte. Während die Bauern, die den Herrn Stadtrichter gegrüßt hatten, sich so unterhielten, sprengte und kehrte Frau Frasquita sorgfältig den kleinen Platz, der der Mühle als Vorhof diente, und stellte ein halbes Dutzend Stühle unter das dichteste Geranke der Weinlaube, in die Gevatter Lukas hinaufgestiegen war, um die schönsten Trauben abzuschneiden und kunstvoll in einen Korb zu legen. »Es stimmt schon, Frasquita«, rief Gevatter Lukas von dem Spalier herab, »der Herr Stadtrichter ist ganz schlimm in dich verliebt.« »Das habe ich schon lange gesagt«, bestätigte die Frau aus dem Norden. »Aber lass ihn nur schmachten. Pass lieber auf, Lukas, dass du nicht herunterfällst.« »Hab keine Angst, ich sitze ganz fest. Ich glaube auch, du gefällst dem Herrn sehr.« »Hör auf mit deinen Neuigkeiten«, unterbrach sie ihn. »Ich weiß viel zu gut, wem ich gefalle und wem nicht. Wenn ich nur ebenso genau wüsste, warum du mich nicht gern hast.« »Hm, weil du so hässlich bist«, bemerkte Gevatter Lukas von oben her. »So, so, hört nur an, hässlich. Und was sonst noch alles? Ich bin imstande, hinaufzuklettern und dich kopfüber nach unten zu stürzen.« »Es könnte sein, dass ich dich überhaupt nicht wieder lebend hinunterlasse.« »Gut so. Wenn dann meine Verehrer kämen, würden sie uns für ein Affenpaar halten.« »Da hätten sie recht, denn du bist mein süßes Äffchen, und ich sehe mit dem Buckel sowieso aus wie ein Affe.« »Der mir sehr gut gefällt.« »Dann wird dir der Herr Stadtrichter, dessen Buckel noch größer ist, umso besser gefallen. Aber, Herr Lukas, seien Sie doch bloß nicht so eifersüchtig.« »Ich eifersüchtig auf diesen Mummelgreis? Ganz im Gegenteil, ich freue mich sehr, dass er dich liebt.« »Warum?« »Weil in seiner Sünde auch schon die Strafe liegt. Du wirst ihn doch niemals lieben, und so bin ich einstweilen der wirkliche Stadtrichter.« »Schaut nur diesen eitlen Mann an. Nun stell dir einmal vor, ich würde ihn tatsächlich lieben. Es hat schon seltsamere Dinge auf der Welt gegeben.« »Auch das könnte mich nicht besonders stören.« »Warum nicht?« »Weil du dann nicht mehr du wärest. Und wenn du nicht du bist, soll es mir verdammt gleichgültig sein, ob dich der Teufel holt oder nicht.« »Nun gut, was würdest du in diesem Falle tun?« »Ich? Siehst du, das weiß ich nicht. Da ich auch ein anderer wäre und nicht der, der ich jetzt bin, kann ich mir gar nicht vorstellen, was ich dann denken würde.« »Und warum wärst du dann ein anderer?« fragte Frasquita beharrlich weiter. Sie hörte auf zu kehren, stemmte beide Hände in die Hüften und blickte hinauf. Gevatter Lukas kratzte sich am Kopfe, als wollte er einen recht tiefen Gedanken fassen, und sagte schließlich ernsthafter als sonst: »Ich wäre natürlich ein anderer, denn bis jetzt bin ich ein Mann, der an dich glaubt wie an sich selbst und der für nichts anderes lebt als für diesen Glauben. Deshalb würde ich, wenn ich an dich zu glauben aufhörte, sterben oder mich in einen neuen Menschen verwandeln. Ich würde ganz anders leben. Es käme mir vor, als wenn ich eben geboren wäre und ein neues Innere hätte. Darum weiß ich jetzt nicht, was ich mit dir machen würde. Vielleicht laut lachen und dir den Rücken zuwenden. Vielleicht überhaupt nicht mehr mit dir verkehren. Das alles könnte eintreten. Doch hör mal, warum wollen wir uns denn ohne Grund die gute Laune verderben? Was kümmert es uns, wenn alle Stadtrichter in dich verliebt wären? Bist du nicht meine Frasquita?« »Natürlich, du alter Grobian«, antwortete die Navareserin und lachte so sehr sie konnte. »Ich bin deine Frasquita und du bist der Lukas meines Herzens. Hässlicher als ein Purpanz, aber gescheiter als alle anderen Männer. Und ein seelenguter Mensch, mehr geliebt als...« »Na, wie es mit dem geliebt steht, wirst du sehen, wenn du von der Laube herunterkommst. Mach dich gefasst, du erhältst mehr Ohrfeigen und Knüffe, als du Haare auf deinem Kopfe hast.« »Doch still, was sehe ich? Da kommt ja der Herr Stadtrichter. Ganz allein. Und so früh am Nachmittag. Ich vermute, der hat etwas vor. Offenbar hattest du recht. Aber hüte dich, teile ihm nicht mit, dass ich hier oben im Weinstock sitze. Er wird dir sicher unter vier Augen eine Liebeserklärung machen wollen und glaubt, mich während meines Mittagsschlafes betrügen zu können. Ich freue mich schon zu hören, was er sagt.« So sprach Gevatter Lukas und reichte seiner Frau den Korb zu. »Nicht schlecht ausgedacht«, rief Frasquita und lachte von neuem aus vollem Halse. »Dieser teuflische Madrider. Glaubt er etwa, dass er als Stadtrichter besonderen Eindruck auf mich macht? Doch still, er nähert sich schon. Natürlich ist ihm Gardunia in gewisser Entfernung gefolgt und hat sich im Schatten der kleinen Flussböschung verborgen. So eine Dreistigkeit. Verstecke dich gut in dem Weinlaub. Wir werden mehr zu lachen haben, als du denkst.« Und dann fing die schöne Navareserin an, einen Fandango zu singen, der so vertraut war wie die Gesänge ihrer Heimat. »Gott segne dich, Frasquita«, grüßte der Stadtrichter halblaut, als er leise auf den Fußspitzen in die Weinlaube trat. »Herzlich willkommen, Herr Stadtrichter«, antwortete sie in sehr natürlichem Tone und verneigte sich mehrere Male. »Euer Gnaden schon hier um diese Stunde? Und bei solcher Hitze? Nehmen euer Hochwohlgeboren doch Platz, hier ist es hübsch kühl. Warum haben euer Gnaden nicht auf die anderen Herren gewartet? Die Stühle für Sie stehen schon bereit. Heute Nachmittag wird der Herr Bischof höchstpersönlich erscheinen. Er hat meinem Lukas versprochen, die ersten Trauben zu kosten. Und wie geht es, Euer Gnaden? Wie ist das Befinden der Frau Gemahlin?« Der Stadtrichter war völlig verwirrt. Frau Frasquita so ganz allein anzutreffen, wie er sehnlichst gewünscht hatte, erschien ihm wie ein Traum oder wie eine Falle des feindlichen Schicksals, um ihn in den Abgrund einer Enttäuschung zu stürzen. Darum begnügte er sich, nur kurz zu antworten: »Es ist nicht mehr so früh, wie du glaubst. Es wird gegen 3:30 Uhr sein.« Gerade in diesem Augenblick kreischte der Papagei. »Es ist erst 2:15 Uhr, bemerkte die Navareserin und schaute dem Madrider fest ins Gesicht. Dieser schwieg wie ein überführter Angeklagter, der auf die Verteidigung verzichtet. »Und was macht Lukas? Er schläft wohl«, fragte er nach einer Weile. Hier müssen wir bemerken, dass der Stadtrichter wie alle Leute ohne Zähne eine undeutliche und zischende Aussprache hatte, so dass es klang, als wenn er die eigenen Worte verschlucke. »Sicher«, antwortete Frasquita, »um diese Zeit überkommt ihn der Schlaf, wo es auch sei, selbst über einem Abgrund.« »Nun denn, lass ihn schlafen«, rief der Alte und wurde noch blasser, als er schon war. »Und du, meine liebe Frasquita, komm her und höre mich an. Setze dich an meine Seite, ich habe dir viel zu erzählen.« »Ich sitze schon«, erwiderte die Müllerin, nachdem sie einen niedrigen Stuhl ergriffen hatte und ganz nahe an den Stadtrichter herangerückt war. Im Sitzen schlug sie ein Bein über das andere, beugte den Oberkörper etwas nach vorn und stützte einen Ellenbogen auf das Knie. In dieser Haltung, den Kopf mit dem schönen, munteren Gesicht und dem anmutigen Spiel der fünf Grübchen ein wenig nach der Seite geneigt, dazu ein Lächeln auf den Lippen, richtete sie ihre sanften Augen auf den Stadtrichter und war auf sein Geständnis gefasst. Man hätte sie mit Pamplona, der Hauptstadt ihrer Heimat, im Zustande einer Belagerung und in Erwartung eines Angriffs vergleichen können. Der arme Mann wollte reden, blieb aber sprachlos. Er war überwältigt von solcher Schönheit, von der prächtigen Anmut dieser herrlichen Frau mit der alabasterfarbenen Haut, dem üppigen Wuchs, dem zierlichen, lachenden Mund und den blauen, unergründlichen Augen. Alles wie geschaffen für den Pinsel eines Rubens. »Frasquita«, begann schließlich der Stellvertreter des Königs mit schwacher Stimme, während sein welkes, schweißbedecktes Gesicht über seinen Buckel hervorragte und große Beklemmung verriet. »Frasquita«, so heiße ich, antwortete die Tochter der Pyrenäen. »Was wird gewünscht?« »Alles, was du willst«, erwiderte der Alte mit größter Zärtlichkeit. »Was ich wünsche, wissen euer Gnaden bereits«, äußerte die Müllerin. »Ich möchte gern, dass ein Neffe von mir, der in Estella wohnt, zum Stadtsekretär ernannt wird, damit er aus den Bergen, wo es ihm schlecht geht, hierher kommen kann.« »Ich habe dir bereits gesagt, Frasquita, das ist unmöglich. Der gegenwärtige Sekretär ist ein Gauner, ein Trunkenbold, ein dummer Mensch.« »Das weiß ich schon, aber er hat mächtige Gönner unter den ständigen Ratsherren, und ohne die Einwilligung des Stadtrates kann ich keinen anderen ernennen, sonst setze ich mich der Gefahr aus. Gefahr, Gefahr, welchen Gefahren würden wir uns nicht alle bis auf die Katzen dieses Hauses für euer Gnaden aussetzen?« »Um diesen Preis würdest du mich also lieben?« stammelte der Stadtrichter. »Nein, Herr, ich liebe euer Gnaden auch so.« »Lass diesen Titel, Frau, rede mich an, wie es dir gefällt. Wirst du mich also lieben? Sprich.« »Sagte ich Ihnen nicht bereits, dass ich Sie liebe?« »Aber...« »Da gibt es kein Aber. Sie werden sehen, was für ein hübscher und rechtschaffener Mensch mein Neffe ist.« »Du bist hübsch, Frasquita.« »Gefalle ich Ihnen?« »Ob du mir gefällst, keine Frau ist wie du.« »Schauen Sie her, hier ist nichts unecht«, bemerkte Frasquita weiter, streifte den Ärmel ihres Leibchens hoch und zeigte dem Stadtrichter den ganzen Arm, der lilienweiß aussah und einer griechischen Göttin würdig war. »Ob du mir gefällst«, fuhr der Stadtrichter fort, »Tag und Nacht, immer und überall, denke ich nur an dich.« »Ja, dann gefällt Ihnen wohl die Frau Stadtrichter nicht mehr«, fragte Frasquita mit so gut geheuchelter Teilnahme, dass ein Schwermütiger hätte lachen müssen. »Das ist recht schade. Mein Lukas sagte mir, dass er sie neulich, als er ihre Schlafzimmeruhr wieder in Ordnung brachte, gesehen und gesprochen habe, und dass sie sehr hübsch, sehr tüchtig und sehr liebenswürdig sei.« »Nicht ganz so, nicht ganz so«, murmelte der Stadtrichter mit einem gewissen Verdruss. »Andere hingegen haben mir erzählt«, bemerkte die Müllerin weiter, »dass sie einen ganz schlechten Charakter habe, ziemlich eifersüchtig sei und dass sie vor ihr mehr zittern als vor einer Rute.« »Nur keine Übertreibung, liebe Frau«, erwiderte Don Eugenio de Zuniga y Ponte de Leon mit rotem Kopf. »Gewiss, meine Gattin hat ihre Mucken. Indes kann sie mir noch lange keine Furcht einjagen, schließlich bin ich doch der Stadtrichter.« »Also nun die Wahrheit. Lieben Sie sie oder nicht?« »Ich will es dir erklären. Ich liebe sie sehr. Oder besser gesagt, ich liebte sie, ehe ich dich kennenlernte. Aber seitdem ich dich sah, weiß ich nicht mehr, was mit mir los ist auch. Sie bemerkt natürlich meine Veränderung. Kurz ein Beispiel. Ob ich heute das Gesicht meiner Frau streichle oder mein eigenes, bedeutet für mich dasselbe. Du siehst, dass ich sie nicht mehr lieben kann, noch sonst etwas für sie übrig habe. Dagegen würde ich alles, was ich besitze, dafür geben, wenn ich diese Hand, diesen Arm berühren oder gar diese Hüfte umfassen dürfte.« Bei diesen Worten versuchte der Stadtrichter, den nackten Arm zu ergreifen, den ihm Frau Frasquita tatsächlich vor die Augen hielt. Allein sie streckte, ohne die Fassung zu verlieren, eine Hand aus und drückte damit in aller Ruhe so heftig und unwiderstehlich wie ein Elefantenrüssel gegen die Brust seiner Gnaden, dass er mitsamt dem Stuhle nach hinten fiel. »Heilige Jungfrau Maria«, rief die Müllerin aus, und konnte sich vor Lachen kaum halten. Offenbar war der Stuhl zerbrochen. »Was ist denn hier los?« schrie in diesem Augenblicke Vater Lukas, der sein hässliches Gesicht durch die Ranken der Weinlaube hervorstreckte. Der Stadtrichter lag noch mit dem Rücken auf dem Boden und starrte aufs Höchste erschrocken den Mann an, der plötzlich über ihm in der Luft erschienen war. Es sah beinahe so aus, als wenn seine Hochwohlgeboren der Teufel wäre, den zwar nicht der heilige Michael, wohl aber ein böser Geist der Hölle überwältigt hatte. »Was soll hier schon geschehen sein?« gab Frau Frasquita rasch zur Antwort. Der Herr Stadtrichter wackelte mit dem Stuhl, kam ins Schaukeln und fiel um. »Jesus, Maria und Josef«, rief der Müller. »Hoffentlich haben sich euer Gnaden keinen Schaden getan. Wünschen Sie vielleicht etwas Wasser und Essig?« »Ich bin unverletzt«, antwortete der Stadtrichter und erhob sich so gut er konnte, fügte indes gleichzeitig ganz leise, doch so, dass es Frasquita noch hören musste, hinzu, »das wirst du mir büßen.« »Euer Gnaden haben mir tatsächlich das Leben gerettet«, versicherte Gevatter Lukas, ohne sich in seinem Weinstock zu rühren. »Stelle dir vor, Frau, ich saß hier oben und sah mir die Trauben an, als ich über dem Geflecht von Ranken und Spalierstäben einschlief. Wie leicht konnte ich da herunterstürzen. Wenn ich nicht bei Zeiten durch den Fall seiner Gnaden geweckt worden wäre, hätte ich mir sicher den Kopf auf dem Steinpflaster eingeschlagen.« »So, so, natürlich«, meinte der Stadtrichter. »Lukas, ich freue mich geradezu, umgefallen zu sein.« Dabei richtete er seine Blicke nochmals auf die Müllerin und sagte schnell zu ihr, »das sollst du mir wahrlich büßen.« In diesen Worten lag so viel verborgene Wut, dass Frau Frasquita ganz ängstlich wurde. Sie erkannte deutlich, dass der Stadtrichter anfangs nur erschrocken war, weil er annehmen musste, der Müller habe alles mit angehört. Jetzt aber vom Gegenteil überzeugt, denn die Ruhe und Verstellung des Gevatters Lukas hätten auch den Schlauesten getäuscht, fing er an, sich seinem Zorn zu überlassen und Rachepläne zu schmieden. »Komm doch, steig endlich herunter und hilf mir, seine Hochwohlgeboren wieder sauber zu machen. Er ist ganz staubig«, rief die Müllerin hinauf. Und während Gevatter Lukas sich anschickte, herabzuklettern, schlug sie den Stadtrichter ein paar Mal mit der Schürze auf die Ärmelweste und um die Ohren, wobei sie bemerkte, der Ärmste hat nichts gehört, er hat geschlafen wie ein Klotz. Mehr als diese Worte vermochte der leise Flüsterton, der so nach Mitschuld und Geheimnis klang und damit von wundervoller Wirkung war. »Grollen mir euer Gnaden immer noch?« fragte die Navareserin schmeichlerisch. Da der Stadtrichter glaubte, durch Strenge mehr erreichen zu können, versuchte er, Frau Frasquita zornig anzublicken. Doch da traf er auf ihr verführerisches Lächeln und die göttlichen Augen, die ihn zärtlich und bittend anschauten. Sofort wurde er wieder weich und gab nach. Mit geiferndem und zischendem Ton, der mehr als je seine Zahnlosigkeit verriet, äußerte er, »Was hängt von dir ab, meine Liebe?« In diesem Augenblick stieg Gevatter Lukas von der Weinlaube herunter. Als sich der Stadtrichter wieder hingesetzt hatte, blickte die Müllerin einmal rasch auf ihren Gatten. Dabei merkte sie, dass er nicht nur so ruhig und gefasst wie immer war, sondern auch das Lachen über diesen Vorfall kaum unterdrücken konnte. Während der Stadtrichter gerade einen Augenblick wegschaute, warf sie ihrem Lukas von Weitem eine Kusshand zu und sagte mit einer sirenenhaften Stimme, um die sie Kleopatra beneidet hätte, zu Don Eugenio, »Jetzt sollen euer Gnaden meine Trauben kosten.« Da hättet ihr die schöne Navareserin sehen sollen. Wenn ich ein Tizian wäre, würde ich sie malen, wie sie jetzt vor dem entzückten Stadtrichter stand, blühend und reizend aussehend, mit ihren edlen Formen, ihrem eng anliegenden Kleid und dem hohen Wuchs. Sie hatte ihre entblößten Arme über den Kopf erhoben, hielt eine volle leuchtende Traube in jeder Hand und sagte mit unwiderstehlichem Lächeln und etwas ängstlich bittendem Blick, »Noch hat sie der Herr Bischof nicht gekostet. Es sind die ersten dieses Jahres.« Sie glich einer stattlichen Pomona, die einem ländlichen Feld- oder Waldgott Früchte anbietet. In diesem Augenblick erschien am Rande des gepflasterten Hofes der ehrwürdige Herr Bischof der Diözese, begleitet von einem Rechtsanwalt, Mitglied der Königlichen Akademie, zwei Domherren in vorgerücktem Alter und gefolgt von seinem Sekretär, zwei Dienern und zwei jungen Mönchen. Seine Hochwürden blieben eine kurze Weile stehen, um das lustige und schöne Bild zu betrachten. Schließlich sagte er in dem würdevollen, ruhigen Ton der damaligen Prälaten, »Der Kirche Gottes den Zehnten und die ersten Früchte der Erde zu entrichten, gebietet uns die christliche Lehre. Sie aber, Herr Stadtrichter, begnügen sich nicht mit der Verwaltung des Zehnten, sondern begehren auch noch die Erstlinge.« »Der Herr Bischof«, riefen die Müllersleute, ließen den Stadtrichter sitzen und eilten, um den Ring des hohen Geistlichen zu küssen. »Gott vergelte seiner Hochwürden, dass er diese einfache Hütte mit seinem Besuch beehrt«, sagte Gevatter Lukas im Tone aufrichtiger Verehrung und küsste als erster den Ring. Was für einen vortrefflichen Herrn Bischof wir haben, rief Frau Frasquita aus und küsste den Ring ebenfalls. Gott segne ihn und erhalte ihn uns länger, als er meinem Lukas den seinen erhielt. Ich will dir keinen Vorwurf machen. Du segnest mich, anstatt den Segen von mir zu erbitten, antwortete lächelnd der gütige Seelenhirt, hob zwei Finger auf und segnete erst Frasquita und dann die Umstehenden. Nun nahm der Stadtrichter eine Traube aus den Händen der Müllerin und überreichte sie höflich dem Bischof mit den Worten: »Die Erdlingsfrüchte für euer Gnaden. Ich habe noch nicht davon gekostet.« Dabei warf er der schönen Müllerin zugleich einen raschen, zynischen Blick zu. »Doch wohl nicht deswegen, weil sie grün sind wie die der Fabel«, bemerkte der Rechtsgelehrte. »Die der Fabel«, berichtigte der Kirchenfürst, »waren nicht grün, Herr Lizenziat, sondern dem Fuchs unerreichbar.« Vielleicht hatte keiner von beiden auf den Stadtrichter anspielen wollen, aber ihre Worte passten zufällig so auf das, was eben geschehen war, dass Don Eugenio ganz blass vor Wut wurde. Während er den Ring des Bischofs küsste, sagte er: »Das heißt, mich einen Fuchs nennen, Hochwürden.« »Tu, Dixisti«, erwiderte dieser mit der freundlichen Strenge eines Heiligen, der er in der Tat gewesen sein soll. »Excusatio non petita, accusatio manifesta, qualis vir talis oratio, pero satis jam dictum nullus ultra sit sermo. Oder was dasselbe ist, lassen wir die lateinischen Brocken und wenden wir uns wieder den berühmten Trauben zu.« Dann pflückte er eine Beere aus der Traube, die ihm der Stadtrichter übergab, heraus. »Ganz vorzüglich«, betonte er, hielt die Traube gegen das Licht und reichte sie alsbald seinem Sekretär mit den Worten: »Schade, Sie bekommen mir nicht.« Auch der Sekretär betrachtete die Weinbeeren, bewunderte sie gebührend und gab sie einem der Diener. Dieser machte es genau wie der Bischof und der Sekretär, ging sogar etwas weiter und roch daran. Sodann legte er die Traube ganz behutsam in den Korb zurück, wobei er leise zu den Umstehenden sagte: »Hochwürden fasten heute.« Gevatter Lukas, der die Traube nicht aus den Augen gelassen hatte, nahm sie unauffällig und aß sie, ohne dass es jemand merkte. Nun setzten sich alle nieder. Man sprach über den Herbst, der weiterhin ungewöhnlich trocken war, obwohl die Stürme um die Tag- und Nachtgleiche herum vorüber waren. Man unterhielt sich über die Wahrscheinlichkeit eines neuen Krieges zwischen Napoleon und Österreich, glaubte aber keinesfalls daran, dass kaiserliche Truppen jemals spanischen Boden betreten würden. Der Anwalt beklagte sich über die bewegten und unheilvollen Zeiten und beneidete seine Eltern um ihr ruhiges Leben, so wie die Eltern einst seine Großeltern beneidet hatten. Der Papagei meldete kreischend die fünfte Stunde. Auf ein Zeichen des Prälaten lief der jüngere der beiden angehenden Priester zur bischöflichen Kutsche, die an derselben Flussböschung zurückgeblieben war wie der Gerichtsdiener, und kehrte mit einer prächtigen, salzbestreuten Ölbrottorte zurück, die vor etwa einer Stunde den Backofen verlassen hatte. Man stellte einen kleinen Tisch in die Mitte, zerteilte die Torte und gab auch Gevatter Lukas und Frau Frasquita, die durchaus nichts annehmen wollten, ihren Anteil. Und eine halbe Stunde lang herrschte in der Runde unter jenen Weinranken, die die letzten Strahlen der untergehenden Sonne durchließen, eine wahrhaft demokratische Gleichheit. Anderthalb Stunden später befand sich die vornehme Nachmittagsgesellschaft wieder auf dem Heimweg nach der Stadt. Dank der Wagenfahrt kamen der Prälat und seine Begleitung viel früher als die anderen an und weilten bereits in dem bischöflichen Gebäude, wo wir sie ihren Andachtsübungen überlassen wollen. Der vortreffliche Anwalt, ein sehr hagerer Mann, und die beiden Domherren, die umso dicker und ehrwürdiger waren, begleiteten den Stadtrichter bis zur Tür des Rathauses, wo er angeblich noch zu tun hatte. Darauf schlugen sie den Weg nach ihren Wohnungen ein, wobei sie sich wie die Seefahrer von den Sternen leiten ließen oder wie Blinde im Finstern um die Straßenecken tappten. Die Nacht war schon hereingebrochen, der Mond aber noch nicht aufgegangen. und die Straßenbeleuchtung ruhte noch, wie alle übrigen Erleuchtungen dieses Jahrhunderts, in Gottes Schoß. Daher war es nicht selten, ab und zu in einigen Straßen ein kleines Laternenlicht auftauchen zu sehen, das ein ehrerbietiger Diener seinem Herrn auf dem Wege zur gewohnten Abendgesellschaft oder zu einem Verwandtenbesuch vorantrug. An fast allen niedrigen Fenstergittern bemerkte man, oder besser gesagt witterte man, dunkle, schweigsame Gestalten. Es waren Liebhaber, die beim Wahrnehmen von Schritten für kurze Zeit ihre Unterhaltung mit den Mädchen unterbrachen. »Lebemänner sind wir«, äußerten der Anwalt und die beiden Domherren. »Was werden Sie zu Hause denken, wenn wir so spät zurückkehren?« »Und was werden erst die sagen, die uns nach 7 Uhr wie Straßenräuber im Schutze der Nacht antreffen? Wir müssen uns bessern.« »Ach ja, diese verflixte Mühle. Meiner Frau liegt sie schon lange im Magen«, stöhnte der Akademiker in einem Ton, der bereits die Furcht vor der nächsten Gardinenpredigt erkennen ließ. »Ja, und meine Nichte«, rief einer der Domherren, der sicherlich Beichtvater war, »sie ist der Ansicht, Priester dürfen überhaupt keine Frauen besuchen, von denen andere Leute sprechen.« »Und dabei«, unterbrach ihn sein Amtsbruder, »kann es nirgends harmloser zugehen als in der Mühle. Freilich, selbst der Herr Bischof besucht sie. Außerdem, meine Herren, vergessen Sie unser Alter nicht. Ich habe gestern meinen 75. Geburtstag gefeiert.« »Natürlich«, erwiderte sein Gefährte, »sprechen wir lieber von etwas anderem. Frau Frasquita war doch heute Nachmittag wirklich hübsch.« »Oh, was das betrifft, ja, sie ist hübsch«, gab der Anwalt mit einer scheinbaren Gleichgültigkeit zu. »Sehr hübsch«, wiederholte der Beichtvater und verbarg sein Gesicht etwas hinter seinem Mantelkragen. »Und wer es nicht glaubt«, fügte der andere Prediger hinzu, »der mag den Stadtrichter fragen. Der arme Kerl ist in sie verliebt.« »Gewiss und wie«, rief der erste Domherr aus. »Ganz bestimmt«, setzte das Akademiemitglied hinzu und erklärte zugleich, »also, meine Herren, ich kürze hier ab, um schneller zu Hause zu sein. Eine recht gute Nacht.« »Gute Nacht«, antworteten die Domherren und gingen schweigend einige Schritte weiter. »Dem gefällt die Müllerin auch«, murmelte der zweite Geistliche und stieß dabei den Beichtvater mit dem Ellbogen an. »Das merkt doch ein jeder, aber wie dumm er sich stellt«, entgegnete dieser, blieb vor seiner Haustür stehen und sagte, »dann auf Wiedersehen bis morgen, Herr Amtsgenosse. Lassen Sie sich die Trauben gut bekommen. Bis morgen, so Gott will, schlafen Sie wohl.« »Schenke uns Gott eine gute Nacht«, wünschte der Beichtvater und stand schon unter dem Türbogen, über dem ein Muttergottesbild mit einer ewigen Lampe hing. Jetzt pochte er mit dem Türklopfer an. Der andere Geistliche, der mehr breit als groß war und beim Gehen etwas schwankte, schritt nun langsam allein die Straße weiter. Ehe er an sein Haus kam, verrichtete er an der Mauer eine Tätigkeit, die den heutigen Polizeivorschriften widersprechen würde. Hierbei sagte er vor sich hin, zweifellos in Gedanken an seinen Amtsbruder, »Dir gefällt Frau Frasquita auch.« »Wahrhaftig, sie ist wirklich sehr hübsch«, fügte er sogleich hinzu. Unterdessen hatte sich der Stadtrichter in Begleitung Gardunias ins Rathaus begeben, wo er mit ihm in dem Sitzungssaal eine Unterhaltung führte, die vertraulicher war, als es sich für einen Mann seines Standes geziemte. »Einem alten Hühnerhund, der sich auf die Jagd versteht wie ich, können euer Gnaden Vertrauen schenken«, sagte der grobe und ungebildete Gerichtsdiener. »Frau Frasquita ist rettungslos in Sie verliebt. Das ist nach allem, was mir euer Gnaden eben erzählt haben, für mich so hell und so klar wie dieses Licht.« Dabei wies er auf die Öllampe, die kaum den 1/8 des Saales erleuchtete. »Ich bin nicht so sicher wie du, Gardunia«, seufzte Don Eugenio mutlos. »Ich verstehe gar nicht, warum. Übrigens sprechen wir ganz offen. Euer Gnaden haben doch, verzeihen Sie diese Bemerkung, einen körperlichen Fehler, nicht wahr?« »Allerdings«, erwiderte der Stadtrichter, »aber diesen Fehler hat Gevatter Lukas auch. Er ist viel buckliger als ich.« »Viel, viel buckliger, überhaupt kein Vergleich. Dafür nun, und das wollte ich besonders sagen, haben euer Gnaden ein angenehmes, ja geradezu ein schönes Gesicht, während Gevatter Lukas hässlich wie die Nacht ist.« Der Stadtrichter lächelte selbstgefällig. »Außerdem«, fuhr der Gerichtsdiener fort, »wäre Frau Frasquita fähig, sich zum Fenster hinunterzustürzen, um die Ernennung ihres Neffen zu erreichen.« »Soweit sind wir uns einig. Diese Ernennung ist meine einzige Hoffnung.« »Also auf ans Werk! Ich habe euer Gnaden meinen Plan schon erklärt. Er muss nur noch heute Abend ausgeführt werden.« »Ich habe dir schon wiederholt gesagt, ich brauche deine Ratschläge nicht«, schrie Don Eugenio, der sich plötzlich besann, dass er mit einem Untergebenen sprach. »Ich dachte, euer Gnaden hätten mich darum gebeten«, stammelte Gardunia. »Widersprich mir nicht!« Gardunia nahm stramme Haltung an. Der von Suniga beruhigte sich und sagte schließlich, »Du glaubst also, für die kommende Nacht ließe sich alles regeln. Zum Teufel, ich bin auch dafür, mein Lieber. Da würde ich endlich aus dieser schrecklichen Ungewissheit herauskommen.« Gardunia schwieg dazu. Der Stadtrichter ging an den Arbeitstisch und schrieb ein paar Zeilen auf einen amtlichen Bogen, den er mit seinem Stempel versah und bald in seine Rocktasche steckte. »So, die Ernennung des Neffen wäre vollzogen«, sagte er darauf und nahm eine Prise Schnupftabak. »Morgen werde ich mit den Stadtvätern darüber verhandeln. Entweder sie sind damit einverstanden oder es wird einen großen Krach geben.« »Was meinst du? Ich handle doch richtig.« »Natürlich, ganz gewiss«, rief Gardunia begeistert aus und langte sich mit seiner Klaue eine Prise aus der Schnupftabaksdose des Stadtrichters. »Der Vorgänger, euer Gnaden, zögerte auch niemals lange. Einmal da...« »Lass dein albernes Geschwätz«, erwiderte Don Eugenio und gab ihm einen Schlag auf die diebische Hand. »Mein Vorgänger war ein Dummkopf, als er dich zum Gerichtsdiener machte. Aber zurück zur Sache. Du sagtest mir eben, dass die Mühle des Gevatters Lukas zum Bezirk des unmittelbar angrenzenden Dorfes und nicht zu dem dieser Stadt gehört. Bist du dessen auch sicher?« »Ganz sicher. Die Gerichtsbarkeit der Stadt endet an der kleinen Flussböschung, wo ich heute Nachmittag saß und auf euer Gnaden wartete. Donnerwetter, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre!« »Genug, du frecher Kerl!« schrie der Stadtrichter. Er nahm ein Blatt Briefpapier, schrieb einige Zeilen darauf, steckte es in einen Umschlag, den er zuklebte, und Gardunia mit den Worten überreichte: »Hier ist die Mitteilung, die du für den Bürgermeister jenes Dorfes haben wolltest. Alles, was er zu tun hat, erklärst du ihm mündlich. Du siehst, ich folge genau deinem Plan. Wehe dir, wenn du mich in eine Sackgasse führst.« »Keine Angst«, bemerkte Gardunia. »Herr Juan Lopez hat viel auf dem Gewissen. Sobald er ihre Unterschrift sieht, wird er alles tun, was ich ihm auftrage. Er schuldet der königlichen Kornkammer mindestens 1000 Scheffel Weizen und ebenso viel auch den Wohltätigkeitsstiftungen. Das ist gegen alles Recht, denn er ist weder Witwer noch ein armer Bauer, der Getreide ohne Aufmaß und ohne Zuschlag annehmen darf, sondern ein Spieler, ein Trunkenbold und schamloser Schürzenjäger, über den sich das ganze Dorf aufregt. Und so ein Mensch übt die Amtsgewalt aus. Das ist der Lauf der Welt. Du sollst schweigen, habe ich dir gesagt. Du machst mich ganz verwirrt«, brüllte der Stadtrichter. Aber die Angelegenheit ließ ihm keine Ruhe. Er wechselte bald den Ton und fuhr fort: »Es ist jetzt 7:15 Uhr. Zuerst eilst du zu meiner Frau und teilst ihr mit, dass sie heute Nacht zum Essen und auch zum Schlafen nicht auf mich warten soll. Sage ihr, ich hätte bis zum Abend Leuten hier zu arbeiten und danach müsste ich noch mit dir auf geheime Streife gehen, um nach einigen Übeltätern zu fahnden. Bringe ihr alles in Ruhe bei, damit sie sich sorglos zu Bett legt. Unterwegs beauftragst du einen anderen Gerichtsdiener, mir ein Abendbrot zu bringen. Ich wage nicht, heute Abend vor meiner Frau zu erscheinen, sie kennt mich zu gut und wäre imstande, mir meine Gedanken von den Augen abzulesen. Die Köchin bittest du, mir etwas von dem heutigen Zuckergebäck einzupacken. Und Juanete soll mir möglichst unauffällig 1/4 Weißwein aus der Schenke besorgen. Dann machst du dich sofort nach dem Dorf auf, wo du leicht gegen 8:30 Uhr eintreffen kannst.« »8:00 Uhr bin ich schon dort«, rief Gardunia aus. »Widersprich mir nicht«, tobte der Stadtrichter, der sich wiederum besann, wer er war. Gardunia stand von neuem stramm. »Wir sagten also«, fuhr Don Eugenio unvermutet in leutseligem Ton fort, »du könntest 8:00 Uhr im Dorf sein. Von da bis zur Mühle ist es, schätze ich, ungefähr 1/2 Meile.« »Knapp! Unterbrich mich nicht immer!« Gardunia nahm abermals militärische Haltung an. »Nicht ganz 1/2 Meile«, sprach der Stadtrichter weiter. »Du glaubst also, dass 10:00 Uhr?« »Vor 10:00 Uhr, 9:30 Uhr, können euer Gnaden unbesorgt an die Tür der Mühle klopfen.« »Mensch, du brauchst mir nicht zu sagen, was ich zu tun habe. Selbstverständlich musst du zuerst da sein. Ich werde mich an verschiedenen Stellen aufhalten. Aber mein Hauptquartier wird das Gehölz an der kleinen Flussböschung sein. Ach, beinahe hätte ich es vergessen, euer Gnaden müssen natürlich zu Fuß gehen und ohne Laterne. Zum Teufel, solche Ratschläge fehlten mir gerade noch. Glaubst du etwa, ich ginge zum ersten Male auf Unternehmungen auf? Verzeihen, euer Gnaden, noch eins. Klopfen Sie nicht an die große Tür, die auf den Vorplatz führt, wo die Weinlaube steht, sondern an die kleine, die sich über dem Mühlgraben befindet. Über dem Mühlgraben ist auch eine Tür vorhanden. Sieh einer an, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Jawohl, Herr. Die kleine Tür am Mühlgraben führt unmittelbar ins Schlafzimmer der Müllersleute. Der Vater Lukas benutzt sie nie. Wenn er also plötzlich zurückkehren sollte... Ich verstehe. Schreie mir nicht so in die Ohren. Und endlich, euer Gnaden müssen sich vor Tagesanbruch wieder aus dem Staube machen. Es wird jetzt um 6 hell. Ein ganz überflüssiger Rat. Um 5 Uhr will ich bereits wieder auf dem Rückweg sein. Doch jetzt haben wir genug geredet. Mach, dass du fortkommst. Also dann, gnädiger Herr, recht viel Glück, rief der Gerichtsdiener und hielt seinem Vorgesetzten mit einem Blick an die Decke die eine Hand von der Seite hin. Der Stadtrichter schenkte ihm eine Pesete, worauf Gardunia blitzschnell verschwand. »Um alles in der Welt«, murmelte der Alte nach einer Weile, »ich habe ja ganz vergessen, dem Schwätzer aufzutragen, mir die Spielkarten mitzubringen. Ich hätte bis 9:30 Zeit gehabt, Patienzen zu legen. Und wenn sie aufgehen, vielleicht erfahren können, ob die Sache gelingen wird.« Es mochte gegen 9 Uhr dieses Abends gewesen sein, als Gevatter Lukas und Frau Frasquita ihre Arbeiten in Haus und Mühle beendet und sich zum Nachtmahl an den Tisch gesetzt hatten. Sie aßen eine Schüssel Endiviensalat, ein schönes Stück gekochtes Fleisch mit Tomaten und einige von den Trauben, die in dem bewussten Korb zurückgeblieben waren. Alles unter viel Gelächter auf Kosten des Stadtrichters mit etwas Wein begossen. Nach Beendigung blickten die Eheleute einander sehr zufrieden mit Gott und sich selbst freundlich an und sagten nach wiederholtem Gähnen, das den ganzen Frieden und die Ruhe ihres Inneren offenbarte, »Nun wollen wir schlafen gehen. Morgen ist auch noch ein Tag.« In diesem Augenblick ertönten 2 heftige Schläge gegen das Mühlentor. Der Mann und seine Frau sahen sich ganz erschrocken an. Es war das erste Mal, dass bei ihnen zu so später Stunde angeklopft wurde. »Ich will nachsehen«, sagte die furchtlose Navareserin, die schon auf dem Wege nach dem Vorplatz war. »Du bleibst hier, das ist meine Sache«, rief Gevatter Lukas mit solchem Nachdruck, dass Frau Frasquita ihm den Vortritt ließ. »Gehe ja nicht hinaus«, fügte er nochmals streng hinzu, als er bemerkte, dass die widerspenstige Müllerin ihm folgen wollte. Jetzt gehorchte sie und blieb im Hause. »Wer ist da?«, fragte Gevatter Lukas von der Mitte des Vorplatzes aus. »Die Polizei«, rief eine Stimme von der anderen Seite des Tores. »Welche Polizei?« »Die des Nachbardorfes. Öffnet im Namen des Bürgermeisters.« Inzwischen hatte Gevatter Lukas durch ein bestimmtes verborgenes Guckloch des Tores hinausgeschaut und den bäuerischen Polizeidiener des angrenzenden Ortes erkannt. »Du meinst also, ich soll einem solchen Trunkenbold von Polizeidiener öffnen?« erwiderte der Müller und schob schließlich die eiserne Querstange beiseite. »Das ist einerlei«, antwortete der von draußen. »Ich bringe nämlich einen schriftlichen Befehl seiner Gnaden.« Dann trat er ein, zeigte sich auf einmal ganz anders und wünschte in weniger amtlichem Ton Gevatter Lukas einen recht guten Abend. »Gott behüte dich, Toniello«, antwortete der Murcianer. »Lass sehen, was in diesem Befehl steht. Herr Juan Lopez hätte auch eine passendere Zeit auswählen können. Er weiß doch, dass er sich an rechtschaffene Leute wendet. Freilich, an der Verspätung bist du schuld. Wie man sieht, hast du dich unterwegs wieder in den Weinschenken betrunken. Willst du etwa noch ein Gläschen?« »Nein, Herr, wir haben keine Zeit zu verlieren. Sie sollen mir sofort folgen. Lesen Sie da den Befehl.« »Wieso dir folgen?« warf Gevatter Lukas ein, während er die Mühle mit dem Papier in der Hand betrat. »Frasquita, mach bitte Licht.« Frasquita legte etwas weg, das sie gerade in der Hand hatte, und nahm die Lampe herunter. Dabei schaute Lukas rasch hin und erkannte in dem beiseite gestellten Gegenstand seine Blunderbüchse, einen Stutzen von mächtigem Kaliber mit halbpfündigen Kugeln. Der Müller warf einen Blick voll Dank und Zärtlichkeit auf die Navareserin, streichelte ihr das Gesicht und sagte, »Wie sehr ich dich schätze!« Frau Frasquita, blass und regungslos wie ein Marmorbild, hob die Lampe empor, hielt sie ohne im geringsten zu zittern mit 2 Fingern und entgegnete kurz, »Nimm und lies.« Der Befehl lautete, Im Namen seiner Majestät, unseres Königs und gnädigen Herrn, den Gott beschütze, fordere ich den Lucas Fernandez, Müller dieses Ortes, auf, unverzüglich nach Empfang dieses Schreibens ohne Ausrede oder Entschuldigung vor mir zu erscheinen. Da es sich um eine vertrauliche Angelegenheit handelt, mache ich ihn darauf aufmerksam, niemandem davon Kenntnis zu geben, widrigenfalls er wegen Ungehorsam mit den entsprechenden Strafen belegt wird. Der Bürgermeister Juan López. An der Stelle der Unterschrift befand sich ein Kreuz. »Hör mal, was bedeutet denn das?« fragte Gevatter Lucas den Polizeidiener. »Wozu dieser Befehl?« »Ich habe keine Ahnung«, erwiderte der Grobian, ein Mann von ungefähr 30 Jahren, dessen spitzes, boshaftes Gesicht, gleich dem eines Diebes oder Gauners, nur wenig Vertrauen auf seine Aufrichtigkeit erweckte. »Ich glaube, es handelt sich um Hexerei oder Falschmünzerei. Die Sache betrifft Sie selbst nicht, Sie werden nur als Zeuge oder Sachverständiger vernommen. Aber wie gesagt, über Einzelheiten bin ich nicht genau unterrichtet. Herr Juan López wird Ihnen alles haargenau erklären.« »Gut«, rief der Müller, »sag ihm, ich werde morgen kommen.« »Nichts da, mein Herr, Sie sollen mir ohne eine Minute zu verlieren sofort folgen. So lautet der Befehl, den ich erhalten habe.« Es herrschte kurze Zeit Stille. Frau Frasquitas Augen sprühten Feuer vor Zorn. Gevatter Lucas blickte starr auf den Boden, als ob er dort etwas suche. Schließlich hob er seinen Kopf und sagte, »Du wirst mir doch wenigstens so viel Zeit gewähren, dass ich in den Stall gehen und eine Eselin satteln kann.« »Zum Teufel mit der Eselin«, erwiderte der Polizeidiener. »Eine halbe Meile kann man zu Fuß gehen. Die Nacht ist sehr schön und der Mond scheint hell.« »Dass er aufgegangen ist, habe ich schon gesehen. Aber meine Füße sind stark geschwollen.« »Dann meinetwegen. Doch keine Zeit mehr verlieren. Ich werde Ihnen das Tier satteln helfen.« »So, so, du hast also Angst, ich könnte dir entwischen.« »Ich fürchte mich vor nichts, Gevatter Lucas«, antwortete Tonuelo gewissenlos und kaltblütig. »Schließlich bin ich ja auch die Obrigkeit.« Bei diesen Worten nahm er seine Waffe von der Schulter und ließ den Stutzen sehen, den er unter dem weiten Überrock trug. »Hör mal, Tonuelo«, äußerte nun die Müllerin, »wenn du schon in den Stall gehst, um dein wirkliches Amt auszuüben, tu mir den Gefallen und sattle auch gleich die andere Eselin mit.« »Wozu?«, fragte der Müller. »Für mich. Ich begleite euch beide.« »Das ist ausgeschlossen, Frau Frasquita«, widersprach der Polizeidiener. »Ich habe den Auftrag, nur Ihren Mann mitzubringen, weiter niemand, und zu verhindern, dass Sie ihm folgen. Mein Amt und mein Kopf stehen auf dem Spiele«, hat mir Herr Juan López ausdrücklich angekündigt. »Also los, Gevatter Lucas!« Und er wandte sich zur Tür. »Wie sonderbar«, sagte der Murcianer mit gedämpfter Stimme, ohne sich zu bewegen. »Sehr sonderbar«, bestätigte Frau Frasquita. »Soviel ich ahne, steckt irgendetwas dahinter«, murmelte Lucas so leise vor sich hin, dass ihn Tonuelo nicht hören konnte. »Wünschst du, dass ich in die Stadt eile und den Stadtrichter über den Vorfall benachrichtige?«, flüsterte die Navareserin. »Nein«, antwortete Gevatter Lucas laut, »das möchte ich nicht.« »Ja, was soll ich dann tun?«, fragte die Müllerin ungestüm weiter. »Mich ansehen«, erwiderte der alte Soldat. Die beiden Eheleute blickten einander schweigend an und waren so befriedigt von der Ruhe, Entschlossenheit und Tatkraft, die sich ihre Herzen gegenseitig mitteilten, dass sie schließlich die Schultern zuckten und sich anlachten. Danach zündete Gevatter Lucas eine andere Lampe an, begab sich in den Stall und sagte im Weggehen verschmitzt zu Tonuelo, »Nun los, mein Lieber, und hilf mir, wenn du so liebenswürdig sein willst.« Tonuelo folgte ihm und trällerte ein Lied vor sich hin. Wenige Minuten später verließ Gevatter Lucas, begleitet vom Polizeidiener, auf einer schönen Eselin die Mühle. Der Abschied des Ehepaares war kurz und bündig. Gevatter Lucas sagte, »Schließe gut ab.« »Schlag den Kragen hoch, es ist ziemlich kühl«, rief ihm Frau Frasquita nach, drehte den Schlüssel um, machte den Querbalken fest und schob den Riegel vor. Das war alles. Es gab kein Lebewohl, weder einen Kuss noch eine Umarmung, noch einen zärtlichen Blick. Wozu auch? Folgen wir unsererseits dem Gevatter Lucas. Der Müller auf seiner Eselin und der Polizeidiener, der das Tier mit seinem Amtsstock antrieb, hatten schon ohne irgendwelche Unterhaltung eine Viertelmeile zurückgelegt, als sie plötzlich vor sich auf der Höhe eines Abhanges, den der Weg überquerte, den näher kommenden Schatten einer riesigen, vogelähnlichen Gestalt bemerkten. Diese Figur hob sich so deutlich und genau von dem mondhellen Himmel ab, dass der Müller sofort ausrief, »Tonuelo, das ist Gardunia mit seinem Dreispitz und seinen dünnen Beinen.« Doch ehe der Angeredete antworten konnte, hatte schon der Schatten, zweifellos von dem Wunsch getrieben, einer Begegnung auszuweichen, den Weg verlassen und war mit der Schnelligkeit eines wirklichen Marders querfeld eingerannt. »Ich sehe niemand«, entgegnete Toniello darauf ganz natürlich. »Ich auch nicht«, erwiderte Gevatter Lukas und stellte sich so, als ob er auf die Antwort einging. Allein der Verdacht, der dem misstrauischen Buckligen schon in der Mühle gekommen war, begann immer bestimmtere Formen anzunehmen. »Dass ich jetzt auf diesem Wege bin«, sagte er zu sich selbst, »ist eine ausgesprochene Liebeslist des Stadtrichters. Seine Äußerungen, die ich heute Nachmittag oben im Spalier der Weinlaube hörte, beweisen mir, dass der lächerliche Alte nicht mehr länger warten kann. Ich glaube bestimmt, er wird heute Nacht in die Mühle zurückkehren. Deswegen hält er mich von dieser Stätte fern. Aber was macht das? Frasquita bleibt Frasquita. Sie wird die Tür nicht öffnen, selbst wenn man das Haus anzündet. Und sollte es dem Stadtrichter wirklich gelingen, meine vortreffliche Navareserin zu überlisten, so würde er jedenfalls nicht ganz heil davonkommen. Frasquita bleibt Frasquita. Trotzdem, fügte er nach kurzer Überlegung hinzu, werde ich gut daran tun, heute Nacht so früh wie möglich wieder zu Hause zu sein. Mittlerweile waren Gevatter Lukas und der Polizeidiener im Dorf angelangt, wo sie sich nach dem Haus des Bürgermeisters begaben. Herr Juan Lopez, der als Privatperson und Ortsvorsteher im Umgang mit seinen Untergebenen Tyrannei, Roheit und Hochmut verkörperte, geruhte dann in den Abendstunden, wenn die Amtsgeschäfte und Feldarbeiten erledigt waren und er seiner Frau die tägliche Tracht Prügel verabreicht hatte, in Gesellschaft seines Schreibers und des Küsters einen Krug Wein zu trinken. Sie waren gerade mitten in einem solchen Beisammensein, als der Müller bei ihnen erschien. »Hallo, Gevatter Lukas«, rief Herr Lopez und kratzte sich auf der Suche nach Flausen und Ausreden hinter den Ohren. »Wie geht es Ihnen? Schreiber, schenken Sie unserem Gast ein Glas Wein ein. Und was macht Frasquita? Ist sie immer noch so hübsch? Ich habe sie recht lange nicht gesehen. Übrigens, mein Lieber, Ihr Mehl, das Sie jetzt liefern, ist prachtvoll. Das Roggenbrot davon sieht aus wie Weizenbrot. Nehmen Sie doch bitte Platz und ruhen Sie sich aus. Wir haben Gott sei Dank keine Eile.« »Von mir aus beim Teufel gewiss nicht«, antwortete Gevatter Lukas, der sich bisher nicht gemuckst hatte, jetzt aber doch immer stärkeren Verdacht schöpfte, als er nach einem so aufregenden und dringlichen Befehl den freundlichen Empfang sah, den man ihm hier bereitete. »Also, Gevatter Lukas«, fuhr der Bürgermeister fort, »wenn Sie es nicht sehr eilig haben, dann schlafen Sie heute Nacht hier. Und morgen früh werden wir unsere kleine Angelegenheit erledigen.« »Das soll mir recht sein«, entgegnete Gevatter Lukas mit einer Ironie und Verstellungskunst, die der Schlauheit des Herrn Lopez nicht nachstanden. »Da die Sache nicht eilig ist, werde ich hierbleiben.« »Weder eilig noch gefährlich«, fügte der Ortsvorsteher hinzu, getäuscht von dem, den er zu betrügen glaubte. »Sie können ganz beruhigt sein. Hör mal, Toniello, hole das Halbscheffelmaß her, damit Gevatter Lukas sich setzen kann.« »Dann noch einen Schluck«, rief der Müller und nahm Platz. »Rücken Sie näher heran«, erwiderte der Ortsvorsteher und reichte ihm ein volles Glas. »Bei Ihnen ist es in guten Händen. Trinken Sie nur zuerst.« »Also auf Ihr Wohl«, sagte Herr Juan Lopez und trank das halbe Glas aus. »Auf das Ihrige, Herr Bürgermeister«, erwiderte Lukas und leerte das Glas. »Wohlan, Manuela«, schrie der Dorfgewaltige, »sagt der Herrin, dass Gevatter Lukas heute Nacht hier schläft. Sie soll ihm ein Kopfkissen auf den Speicher legen.« »Nein, auf keinen Fall. Ich schlafe auf dem Strohboden wie ein König.« »Aber wir haben doch Kopfkissen genug.« »Das glaube ich gern. Ich habe meinen Mantel bei mir und möchte nicht erst die Familie belästigen.« »Nun gut, wie Sie wünschen. Manuela, deine Herrin braucht keine Kissen zu bringen.« »Vielleicht aber werden Sie mir gestatten«, fuhr Gevatter Lukas unter starkem Gähnen fort, »dass ich sogleich schlafen gehe. Gestern Abend gab es in der Mühle viel zu tun, und seitdem habe ich kein Auge zugetan.« »Selbstverständlich«, entgegnete der Bürgermeister würdevoll, »Sie können sich zur Ruhe begeben, wann Sie wollen.« »Ich glaube, es ist auch für uns jetzt Zeit«, bemerkte der Küster. Dabei neigte er sich über den Weinkrug, um abzuschätzen, was noch drin war. »Es wird sicher schon 10 Uhr sein oder nicht viel daran fehlen.« »Eine Viertelstunde vor 10«, stellte der Schreiber fest und goss den noch für diesen Abend bestimmten Wein in die Gläser. »Nun zu Bett, meine Herren«, rief der Gastgeber und trank seinen Teil aus. »Bis morgen früh«, fügte der Müller hinzu und leerte sein Glas. »Warten Sie, bis man Ihnen leuchtet. Toniello, führe Gevatter Lukas in die Scheune.« »Hier vorbei, Gevatter Lukas«, sagte Toniello und nahm den Weinkrug mit, um zu sehen, ob noch einige Tropfen für ihn übrig geblieben waren. »Auf morgen, so Gott will«, bemerkte noch der Küster, nachdem er alle Gläser ausgetrunken hatte. Und schwankend ging er von dannen, wobei er vergnügt das De Profundis sang. Als sie dann allein waren, äußerte der Bürgermeister zum Schreiber: »Vater Lukas hat nicht den geringsten Verdacht. Wir können uns ruhig schlafen legen. Hoffentlich verlebt auch der Stadtrichter eine gute Nacht.« 5 Minuten später ließ sich ein Mann aus dem nur 4 Ellen über dem Erdboden gelegenen Fenster einer Scheune des Bürgermeisters hinab auf einen großen Wirtschaftshof. Dort befand sich ein Schuppen mit einer langen Krippe, an der 6 bis 8 mittelgroße Reittiere verschiedener Gattung angebunden waren. Die stärkeren, wie Pferde und Maulesel, hatte man in einem angrenzenden Stall für sich untergebracht. Der Mann machte eine bereits angeschirrte Eselin los und führte sie am Zaum nach der Hoftür. Dort schob er die Querstange und den Riegel, der sie sicherte, beiseite. Dann öffnete er ganz vorsichtig das Tor und trat hinaus aufs freie Feld. Hier angelangt, bestieg er rasch das Tier, trieb es mit den Absätzen an und ritt pfeilgeschwind in der Richtung auf die Stadt zu, aber nicht auf dem gewöhnlichen Fahrweg, sondern quer über Fluren und Gräben, wie einer, der eine unangenehme Begegnung vermeiden will. Das war Gevatter Lukas, der nach seiner Mühle eilte. »Der Bürgermeister mir etwas vormachen, mir, der ich aus Arkena bin«, sagte der Murcianer auf seinem nächtlichen Ritt zu sich selbst. »Morgen früh gehe ich vorsichtshalber zum Herrn Bischof und werde ihm alles erzählen, was sich heute Nacht ereignet hat. Bei mir so plötzlich und heimlich zu ungewohnter Stunde anzuklopfen, mir zu befehlen, ich solle allein mitkommen, im Namen des Königs zu reden, dabei von Falschmünzerei, Hexen und Gespenstern zu erzählen, nachher 2 Glas Wein einzuschenken und mich zum Übernachten aufzufordern. Die Sache ist mir vollkommen klar. Gardunia überbrachte die Weisung im Auftrag des Stadtrichters, und um diese Stunde wird dieser bereits sein Vorhaben gegen meine Frau ausführen. Wer weiß, ob ich ihn nicht gerade am Mühlentor treffe. Vielleicht ist er schon drinnen. Wer weiß, was soll ich dann sagen? An meiner Navareserin zweifeln, das hieße Gott beleidigen. Es ist unmöglich, dass meine Frasquita, unmöglich, dass sie... Aber was rede ich da? Gibt es denn überhaupt etwas Unmögliches in der Welt? Hat sie, die schöne Frau, nicht mich, den hässlichen Mann, geheiratet? Bei dieser letzten Überlegung begann der arme Bucklige zu weinen. Um sich zu beruhigen, hielt er die Eselin an und wischte die Tränen ab. Er seufzte tief, zog sein Rauchzeug heraus, drehte sich eine Zigarre aus schwarzem Tabak und brachte schließlich nach einigen Schlägen mit dem Wetzstahl auf den Feuerstein den Zunder zum Brennen. Gerade in diesem Augenblick vernahm er von dem Wege her, der etwa 300 Ellen entfernt war, ein Geräusch von Huftritten. »Wie unvorsichtig ich doch bin«, flüsterte er. »Die Obrigkeit ist vielleicht schon auf der Suche nach mir, und da verrate ich mich hier durch mein Feuerzeug.« Er machte darauf das Licht aus, stieg ab und verbarg sich hinter der Eselin. Aber diese verstand die Sache anders und stieß ein zufriedenes »Ja« aus. »So ein boshaftes Tier«, rief Gevatter Lukas und versuchte ihr das Maul zuzuhalten. Zu gleicher Zeit erklang in der Richtung des Weges als höfliche Antwort ein anderer freudiger Eselsschrei. »Ein schöner Reinfall«, äußerte der Müller nachdenklich. »Das Sprichwort sagt ganz richtig, das größte aller Übel ist der Umgang mit Tieren.« Bei diesen Worten stieg er wieder auf, trieb die Eselin an und jagte davon, entgegengesetzt zur Richtung, aus der er den zweiten Eselsschrei vernommen hatte. Das Merkwürdigste dabei war, dass die Person, die auf dem anderen Esel saß, sich ebenso sehr vor Gevatter Lukas zu fürchten schien wie er vor ihr. Denn sie wich nun ebenfalls von dem Wege ab und ritt eiligst über die Felder der anderen Seite. Inzwischen fuhr der Murcianer grübelnd und sinnend in seinem Selbstgespräch fort. »Oh, diese Nacht! Was für eine eigenartige Welt! Wie sonderbar ist mein Leben seit einer Stunde! Polizeidiener verwandeln sich in Kuppler, Bürgermeister verschwören sich gegen meine Ehre, Esel schreien zu unrechter Zeit. Und hier in meiner Brust... ein armseliges Herz, das wagt, an der edelsten Frau, die je der Allmächtige schuf, zu zweifeln. Ach Gott, mein Gott, gib, dass ich bald nach Hause komme und dort meine Frasquita antreffe.« Ihr Vater Lukas ritt weiter über die Felder und durch die Gebüsche, bis er gegen 11 Uhr nachts die Mühle erreichte. Entsetzen erfüllte ihn. Das große Tor war geöffnet. Es stand weit offen. Und dabei hatte er beim Weggehen deutlich gehört, wie seine Frau es mit Schlüssel, Balken und Riegel zusperrte. Also konnte es niemand anders als seine eigene Frau aufgemacht haben. Aber wie? Wann? Warum? War sie getäuscht worden? Musste sie einem Befehl gehorchen? Oder hatte sie wohl überlegt und freiwillig aufgrund einer früheren Vereinbarung mit dem Stadtrichter gehandelt? Was würde er zu sehen bekommen? Was sollte er erfahren? Was erwartete ihn im Inneren seines Hauses? War Vasquita geflohen? Oder entführt worden? Sie konnte tot sein. Vielleicht lag sie in den Armen seines Nebenbuhlers. Der Stadtrichter, sagte Gevatter Lukas schwermütig, rechnete damit, dass ich die ganze Nacht wegbliebe. Der Bürgermeister wird Befehl gehabt haben, mich eher in Ketten zu legen, als heimkehren zu lassen. Wusste das Vasquita alles? War sie an der Verschwörung beteiligt? Oder ist sie das Opfer eines Betruges, einer Gewalttat, einer Niedertracht geworden? Zu allen diesen schmerzlichen Überlegungen brauchte der Unglückliche nicht mehr Zeit, als zum Überschreiten des kleinen Platzes mit der Weinlaube nötig war. Auch die Haustür war geöffnet. In der Küche, die wie überall in den ländlichen Wohnungen am Eingang lag, war niemand zu sehen. Und doch brannten helle Flammen im Kamin, den der Müller ohne Feuer verlassen hatte und der auch gewöhnlich bis in den Dezember hinein nicht geheizt wurde. An einem Haken des Küchenbrettes hing eine brennende Lampe. Was bedeutete das alles? Und wie vertrugen sich diese Anzeichen der Wachsamkeit und der Geselligkeit mit der toten Stille im Hause? Was war mit seiner Frau geschehen? Da entdeckte Gevatter Lukas auf einmal einige Kleidungsstücke, die rund um den Kamin über 2 oder 3 Stuhllehnen ausgebreitet hingen. Er heftete seinen Blick starr auf diese Kleider und stieß einen wilden Schrei aus, der ihm im Halse stecken blieb und in ein unterdrücktes Schluchzen überging. Der Unglückliche glaubte zu ersticken und griff sich mit den Händen an den Hals, während er totenbleich und zitternd mit verstörten Augen jene Kleidung betrachtete, von einem Entsetzen gepackt wie ein zum Tode verurteilter Verbrecher, dem man das arme Sünderhemd zeigt. Denn was er dort sah, waren der scharlachrote Mantel, der Dreispitz, der Rock und die taubengraue Weste, die schwarze Seidenhose, die weißen Strümpfe, die Schnallenschuhe und sogar der Stock, der Degen und die Handschuhe des abscheulichen Stadtrichters. Es waren die Leichentücher seiner Ehre und seines Glückes. Der schreckliche Stutzen stand noch in derselben Ecke, wohin ihn die Navareserin gestellt hatte. Gevatter Lukas sprang wie ein Tiger darauf zu und ergriff ihn. Er untersuchte den Lauf mit dem Ladestock und bemerkte, dass er geladen war. Auch der Feuerstein war an seinem Platz. Dann wandte er sich nach der Treppe, die zu der Kammer führte, in der er so viele Jahre mit Frau Vasquita geschlafen hatte, und murmelte leise vor sich hin: »Da sind sie drin.« Er ging ein Stück weiter in dieser Richtung, machte indes sofort wieder Halt, um sich zu vergewissern, ob ihn jemand beobachtete. »Niemand«, sagte er zu sich, »nur Gott, und der hat alles zugelassen.« In seinem Urteil bestärkt tat er noch einen Schritt, und dabei fiel sein umherirrender Blick auf einen Briefbogen, der auf dem Tische lag. Ihn sehen, darauf zustürzen und an sich reißen, das war alles eins. Er las die Ernennung von Frasquitas Neffen zum Stadtsekretär, unterschrieben von Don Eugenio de Zuniga y Ponte de León. Das war der Preis für den Handel, dachte Gevatter Lukas, und steckte das Papier in den Mund, um sein Schreien zu ersticken und seine Wut zu nähren. Ich ahnte es schon immer, dass sie ihre Verwandtschaft mehr liebt als mich. Ja, ja, wir haben keine Kinder, und darin liegt das ganze Übel. Und dem Unglücklichen war das Weinen wieder nahe. Doch da packte ihn erneut die Wut, und mit grimmiger Gebärde, aber ziemlich schwacher Stimme sagte er: »Nach oben, nach oben.« Und er fing an, mühsam die Treppe hinaufzusteigen, mit der einen Hand tastend, in der anderen den Stutzen, dazu das schändliche Papier zwischen den Zähnen. Bald fand er seine Vermutungen bestätigt. Beim Näherkommen an die verschlossene Schlafzimmertür sah er einige Lichtstrahlen durch die Bretterritzen und das Schlüsselloch schimmern. »Da sind sie drin«, wiederholte er. Er blieb einen Augenblick stehen, um auch diesem neuen Leidenskelch standzuhalten. Dann schritt er weiter, bis er sich direkt vor dem Schlafzimmer befand. Von innen vernahm er nicht das geringste Geräusch. »Vielleicht ist überhaupt niemand drin«, sagte er zaghaft und hoffnungsvoll. Da hörte der Ärmste auch schon jemand im Zimmer husten. Es war der halbasthmatische Husten des Stadtrichters. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr. Jeder Rettungsanker in diesem Schiffbruch war dahin. Der Müller lächelte auf grässliche Weise im Dunkeln. Warum sollten solche Blitze in der Finsternis nicht leuchten? Allein was bedeuten alle Gewitterstürme im Vergleich zu der Glut, die zuweilen das menschliche Herz erfüllt? Dennoch begann Gevatter Lukas sich zu beruhigen. So war seine Natur, wie wir bereits sagten, obwohl er den Husten seines Feindes noch immer vernahm. Die Wirklichkeit quälte ihn weniger als der Zweifel. Wie er selbst am Nachmittag seiner Frau verkündet hatte, verwandelte er sich in dem Augenblick, als er den Glauben verlor, der das Leben seiner Seele war, in einen anderen Menschen. Ähnlich wie bei dem Mohren in Venedig, mit dem wir ihn schon verglichen, tötete die Enttäuschung in ihm mit einem einzigen Schlag seine ganze Liebe und veränderte zugleich sein Denken, so dass ihm die Welt wie ein fremdes Land vorkam, das er zum ersten Male betrat. Der einzige Unterschied bestand darin, dass Gevatter Lukas seiner Veranlagung nach weniger tragisch, weniger gewaltsam, doch umso selbstsüchtiger als der wahnwitzige Mörder, der Desdemona war. Sonderbar, aber bezeichnend für solche Lebenslagen war, dass der Zweifel oder die Hoffnung, was in diesem Falle dasselbe ist, dennoch wieder anfingen, ihn einen Augenblick zu beunruhigen. »Wenn ich mich nun geirrt hätte«, dachte er, »vielleicht könnte auch Frasquita gehustet haben.« Bei seinen seelischen Qualen vergaß er ganz, dass er am Kamin die Kleider des Stadtrichters gesehen hatte, dass er das Mühlentor geöffnet vorfand und dass ihm das Schriftstück seiner Schande bekannt war. So bückte er sich und sah zitternd vor Ungewissheit und Besorgnis durch das Schlüsselloch. Sein Blick konnte nicht mehr als ein kleines Dreieck am Kopfende des Bettes erreichen, indes gerade an dieser Stelle bemerkte er ein Stück des Kissens, auf dem der Kopf des Stadtrichters lag. Ein neues teuflisches Lachen verzerrte das Gesicht des Müllers. Man hätte ihn fast wieder für glücklich halten können. »Nun ist mir alles klar. Jetzt heißt es überlegen«, murmelte er vor sich hin. Er richtete sich ruhig auf und stieg mit der gleichen Vorsicht die Treppe hinunter, mit der er heraufgekommen war. »Die Angelegenheit ist heikel, ich muss darüber nachdenken. Es bleibt mir genug Zeit für alles«, sagte er sich beim Hinuntergehen. Nach seiner Ankunft in der Küche nahm er dort in der Mitte Platz und verbarg seine Stirn in den Händen. So verweilte er längere Zeit, bis er durch einen leichten Stoß gegen den Fuß aus seinem Nachsinnen geweckt wurde. Der Stutzen, der von seinen Knien gerutscht war, hatte ihm ein Zeichen gegeben. »Nein und abermals nein«, sprach Gevatter Lukas leise mit starren Blicken auf die Waffe, »du kommst gar nicht in Frage. Jedermann würde die Opfer bedauern, und mich erwartete der Galgen. Es handelt sich um einen Stadtrichter, und eine solche Person töten bedeutet in Spanien immer noch eine unentschuldbare Tat. Dann würde es heißen, ich hätte ihn aus grundloser Eifersucht umgebracht, danach entkleidet und in mein Bett gelegt. In Bezug auf meine Frau könnten die Leute sagen, dass ich sie auf bloße Verdachtsgründe hin tötete. Und mich würde man natürlich aufhängen. Übrigens hätte ich durch mein Handeln nur bewiesen, wie herzlos und unfähig ich bin. Und niemand würde Mitleid mit meinem Lebensende haben. Alle würden mich verspotten und meinen, dass mein Unglück ganz natürlich sei, weil ich so bucklig bin und Frasquita so schön. Nein, nichts von alledem. Was ich tun muss, ist Rache nehmen und dann triumphieren. Sie alle verachten, tüchtig auslachen und damit verhüten, dass sie sich über meinen Buckel lustig machen, der bisher manchem beneidenswert vorkam und recht wunderlich am Galgen aussehen würde. So grübelte Gevatter Lukas, ohne sich vielleicht im Einzelnen über alles klar zu sein. Nach diesen Überlegungen stellte er das Gewehr an seinen Platz. Die Hände auf dem Rücken und den Kopf nach vorn gebeugt, begann er umherzugehen, als ob er seine Rache auf dem Fußboden, in der Erde, in den Schlechtigkeiten des Lebens oder in einer für seine Frau und den Stadtrichter schmachvollen und lächerlichen Posse suche. Er dachte nicht daran, sich durch ein gerichtliches Urteil oder ein Duell zu rächen oder den Himmel um Verzeihung zu bitten, wie es vielleicht ein anderer getan hätte, der weniger widerspenstig ist und jeden Zwang von Seiten der Natur, der Gesellschaft und von seinen eigenen Gefühlen her ablehnt. Plötzlich hefteten sich seine Blicke auf die Kleider des Stadtrichters. Wie gebannt blieb er stehen. Nach und nach veränderte sich sein Gesicht und ließ eine unbeschreibliche, triumphierende Freude erkennen. Er begann fürchterlich zu lachen, aber ohne einen Laut von sich zu geben, damit ihn oben niemand hörte. Um nicht loszuplatzen, stemmte er sich die Fäuste in die Seiten und zitterte wie ein Fallsüchtiger. Schließlich ließ er sich auf einen Stuhl nieder, bis dieser Anfall teuflischer Lust vorüber war. Es war wie das Lachen des Mephistopheles. Kaum hatte er sich beruhigt, da fing er auch schon an, sich in fieberhafter Eile auszuziehen. Er warf seine Kleider auf die Stühle, an denen die des Stadtrichters hingen, und legte alles an, was diesem gehörte, von den Schnallenschuhen bis zum Dreispitz. Auch den Degen gürtete er um. Zuletzt hüllte er sich in den scharlachroten Mantel, ergriff Stock und Handschuhe und verließ die Mühle, um nach der Stadt aufzubrechen. Beim Gehen schwankte er genau wie Don Eugenio de Zuniga. Unterwegs sagte er dann und wann einen Satz vor sich hin, der sein ganzes Sinnen und Denken zusammenfasste. Auch die Frau Stadtrichter ist hübsch. Verlassen wir nun Gevatter Lukas, um zu erfahren, was sich in der Mühle ereignete, von dem Augenblick an, seitdem Frau Frasquita dort allein zurückgeblieben war, bis zur Rückkehr ihres Gatten, der so erstaunliche Veränderungen vorfand. Es mochte ungefähr eine Stunde nach dem Weggang des Gevatters Lukas mit Tonjuelo verflossen sein. Die beunruhigte Navareserin hatte sich entschlossen, nicht vor dem Wiederkommen ihres Mannes zu Bett zu gehen. Sie befand sich in dem oben gelegenen Schlafzimmer und strickte, als sie außerhalb des Hauses in der Richtung des Mühlgrabens, der ganz in der Nähe war, jämmerliche Schreie hörte. »Hilfe! Ich ertrinke! Frasquita! Frasquita!« rief eine Männerstimme in verzweifeltem Ton. »Das wird doch nicht etwa mein Lukas sein?« überlegte die Navareserin in unbeschreiblicher Angst. In dem Schlafzimmer befand sich, wie Gardunia bereits bemerkt hatte, eine kleine Tür, die tatsächlich auf den oberen Teil des Mühlgrabens hinausführte. Frau Frasquita öffnete ohne Zögern, obwohl sie die Stimme, die um Hilfe schrie, nicht gleich erkannt hatte. Ganz unverhofft sah sie sich dem Stadtrichter gegenüber, der in diesem Augenblick über und über von Wasser triefend aus der reißenden Strömung emporstieg. »Gott sei mir gnädig! Gott sei mir gnädig!« stammelte der schändliche Alte. »Ich glaubte schon, ich müsste ertrinken.« »Wie? Sie sind es? Was soll das heißen? Was erlauben Sie sich? Was wollen Sie hier um diese Stunde?« schrie die Müllerin mehr entrüstet als erschrocken und wich unwillkürlich zurück. »Schweig, Frau, schweig!« stotterte der Stadtrichter und schlich hinter ihr ins Zimmer. »Ich würde dir alles erklären. Beinahe wäre ich ertrunken. Das Wasser trieb mich schon wie eine Feder davon. Sieh nur, in welchem Zustande ich bin!« »Hinaus! Weg von hier!« erwiderte Frau Frasquita mit größter Empörung. »Sie brauchen mir nichts zu erläutern. Ich verstehe alles nur zu gut. Was kümmert es mich, ob Sie ertrinken? Habe ich Sie hierher gerufen? So eine Unverschämtheit!« »Deswegen haben Sie also meinen Mann abholen lassen.« »Hör doch an, Frau. Ich will nichts hören. Entfernen Sie sich sofort, Herr Stadtrichter. Schnell, Ihr Leben steht auf dem Spiel.« »Was sagst du?« »Das, was Sie hören. Mein Mann ist fort, doch ich bin selbst imstande, die Ehre dieses Hauses zu verteidigen. Gehen Sie dahin, woher Sie gekommen sind, wenn Sie nicht wollen, dass ich Sie mit eigenen Händen wieder ins Wasser werfe.« »Schrei nicht so, mein Kind. Ich bin ja nicht schwerhörig«, bemerkte der alte Lüstling. »Wenn ich hier bin, wird das schon seinen Grund haben. Ich will Gevatter Lukas befreien, den der eigenmächtige Bürgermeister irrtümlicherweise hat festnehmen lassen. Aber zunächst musst du mir einmal diese Kleider trocknen. Ich bin durchnässt bis auf die Knochen. Ich sage Ihnen nochmals, Sie sollen gehen. Schweig doch, Närrin. Was weißt denn du? Schau her, hier bringe ich dir die Ernennung deines Neffen. Mach Feuer, dann wollen wir über alles reden. Übrigens, während meine Kleider trocknen, werde ich mich hier ins Bett legen. So, so. Sie geben also zu, dass Sie meinetwegen gekommen sind. Sie gestehen auch, dass Sie meinen Lukas haben verhaften lassen. Daher die Ernennung und alles Weitere. Heiliger Himmel, was hat sich dieser lächerliche Mensch bloß von mir gedacht? Pastita, ich bin der Stadtrichter. Und wenn Sie der König wären? Was kümmert mich das? Ich bin die Frau meines Mannes und die Herrin dieses Hauses. Glauben Sie etwa, dass ich mich vor Stadtrichtern fürchte? Ich bin imstande, nach Madrid oder bis ans Ende der Welt zu gehen, um mein Recht gegen einen anmaßenden Alten durchzusetzen, der seine Amtsgewalt so in den Schmutz zieht. Und noch eins. Morgen werde ich meine Mantille anlegen und die Frau Stadtrichter aufsuchen. Das wirst du nicht tun, erwiderte entrüstet der Eindringling, der allmählich die Geduld verlor und jetzt sein Vorgehen änderte. Das wirst du bleiben lassen. Und wenn du keine Vernunft annimmst, schieße ich eine Kugel auf dich. Eine Kugel, rief Frau Frasquita mit dumpfer Stimme. Jawohl, eine Kugel. Und daraus wird mir gar kein Nachteil erwachsen. Zufälligerweise habe ich in der Stadt hinterlassen, ich machte heute Nacht Jagd auf Verbrecher. Sei also nicht dumm und liebe mich, du weißt doch, wie ich dich verehre. Herr Stadtrichter, eine Kugel? Wiederholte die Navareserin. Sie warf die Arme zurück und beugte den Oberkörper nach vorn, als wollte sie sich auf ihren Gegner stürzen. Wenn du weiter so hartnäckig bleibst, erschieße ich dich und befreie mich von deinen Drohungen und deiner Schönheit, antwortete der Geängstigte und zog eine Taschenpistole heraus. Also Pistolen auch. Und in der anderen Tasche die Ernennung meines Neffen, sagte Frau Frasquita, wobei sie mit dem Kopfe nickte. Nun, Herr, die Wahl kann für mich nicht zweifelhaft sein. Euer Gnaden wollen einen Augenblick warten. Ich will gleich Feuer machen. Mit diesen Worten eilte sie auch schon die Treppe hinab und war mit 3 Sprüngen unten. Der Stadtrichter nahm das Licht und folgte ihr. Er befürchtete, sie würde ihm entwischen. Da er viel langsamer gehen musste, stieß er beim Eintritt in die Küche mit der Müllerin zusammen, die bereits auf dem Rückwege war, um ihn zu holen. »Sie sagten also, dass Sie auf mich schießen wollen!« schrie die unbeugsame Frau und trat einen Schritt zurück. »Nun Vorsicht, Herr! Ich bin schon dabei, mich zu verteidigen!« sprach's und riss den schrecklichen Stutzen hoch, der in dieser Geschichte eine so große Rolle spielt. »Halb ein, du Unglückliche! Was tust du da?« rief der Stadtrichter zu Tode erschrocken. »Das mit der Kugel war nur ein Scherz. Sieh her, die Pistole ist gar nicht geladen. Aber die Ernennung ist wahr. Hier hast du sie. Nimm sie an dich. Ich schenke sie dir ganz umsonst.« Und er legte das Papier mit zitternder Hand auf den Tisch. »Da liegt es gut«, meinte die Navareserin. »Morgen werde ich damit Feuer anmachen, wenn ich meinem Mann das Frühstück zubereite. Von Ihnen will ich nichts geschenkt haben, nicht einmal die Seligkeit. Und sollte mein Neffe wirklich aus Estella hierher kommen, dann nur, um die hässliche Hand zu verwünschen, die ihren Namen auf dieses Schandblatt geschrieben hat. So, ich habe gesprochen. Und nun scheren Sie sich weg. Los, los, rasch! Der Pulvergeruch steigt mir schon in den Kopf.« Der Stadtrichter entgegnete nichts auf diese Äußerungen. Er war totenbleich geworden. Seine Augen verdrehten sich und der ganze Körper zitterte wie bei einem Wechselfieber. Bald fing er an, auch noch mit den Zähnen zu klappern und schließlich fiel er unter entsetzlichen, krampfartigen Zuckungen zu Boden. Der Schrecken des Mühlgrabens, die durchnässten Kleider, die heftige Auseinandersetzung im Schlafzimmer und die Furcht vor dem Stutzen, mit dem ihn die Navareserin bedrohte, hatten die Kräfte des gebrechlichen Alten erschöpft. »Ich sterbe«, stammelte er. »Rufe Gardunia, rufe Gardunia. Er wird draußen in der Nähe der Flussböschung sein. Ich darf hier nicht auf der Strecke liegen bleiben.« Weiter kam er nicht. Er schloss die Augen und lag wie tot da. »Vielleicht geht es gar mit ihm zu Ende«, jammerte Frau Frasquita. »Mein Gott, das wäre das Schlimmste, was eintreten könnte. Was mache ich bloß jetzt mit diesem Menschen in meinem Hause? Was würde man über mich sagen, wenn er hier stürbe? Was würde Lukas denken? Wie soll ich mich rechtfertigen, da ich ihm doch selbst die Tür geöffnet habe? Nein, ich darf nicht länger bei ihm bleiben. Ich muss meinen Mann aufsuchen. Lieber will ich die ganze Welt in Bewegung setzen, als meine Ehre bloßstellen.« Nach diesem Entschluss legte sie den Stutzen beiseite, lief in den Stall, sattelte, so gut es ging, die noch dort verbliebene Eselin und öffnete das Mühlentor. Darauf stieg sie trotz ihrer Körperfülle mit einem Satz auf das Tier und ritt nach der Flussböschung. »Gardunia! Gardunia!« rief die Navareserin wiederholt, als sie sich jenem Ort näherte. »Zur Stelle!« antwortete schließlich der Gerichtsdiener, der unvermutet hinter einem Zaun erschien. »Ach, Sie sind es, Frau Frasquita!« »Ja, ich bin es. Geh sofort in die Mühle und hilf deinem Herrn. Er liegt im Sterben.« »Was Sie nicht sagen, Sie scherzen wohl.« »Es stimmt, Gardunia.« »Und wohin wollen Sie denn um diese Zeit, verehrte Frau?« »Ich muss in die Stadt, um einen Arzt zu holen. Aus dem Wege, du alter Einfallspinsel!« erwiderte Frau Frasquita. Dabei trieb sie die Eselin an und gab Gardunia gleichzeitig noch einen tüchtigen Fußtritt. Dann schlug sie den Weg nach dem Nachbardorf ein. Nicht den zur Stadt, wie sie eben gesagt hatte. Aber Gardunia achtete nicht darauf, denn er eilte schon mit großen Schritten der Mühle zu. Indes immer mit Gedanken beschäftigt wie, einen Arzt will sie holen. Mehr kann die Unglückliche nicht für den armen Kerl tun. Sonderbar, gerade bei solcher Gelegenheit krank zu werden. Ja, der Herrgott gibt oft denen Zuckerwerk, die es nicht beißen können. Als Gardunia in der Mühle eintraf, war der Stadtrichter gerade wieder zu sich gekommen und versuchte, sich langsam vom Boden zu erheben. Neben ihm stand noch das Licht, das seine Gnaden aus dem Schlafzimmer mit nach unten genommen hatte. »Ist er schon fort?« war die erste Frage Don Eugenius. »Wer?« »Der Teufel. Ich meine, die Müllerin.« »Ja, Herr, sie ist weggegangen und, wie ich glaube, nicht in bester Laune.« »Ach, Gardunia, mir ist wie sterben.« »Um Himmels Willen, was fehlt denn euer Gnaden?« »Ich bin in den Mühlgraben gefallen und vollkommen durchnässt. Ich zittere vor Kälte am ganzen Leibe.« »Ei, ei, das ist ja eine schöne Bescherung.« »Gardunia, überlege dir, was du sagst.« »Ich schweige, Herr.« »Schon gut, aber hilf mir aus dieser furchtbaren Lage.« »Sofort. Euer Gnaden werden sehen, wie schnell ich alles in Ordnung bringe.« Im Nu nahm der Gerichtsdiener das Licht in die eine Hand und die andere schob er unter den Arm des Stadtrichters. So führte er ihn langsam hinauf ins Schlafzimmer, wo er ihn völlig auszog und ins Bett legte. Dann holte er ein Bündel Brennholz und heizte tüchtig ein in der Küche, wo er die von oben mitgebrachten Kleidungsstücke seines Herrn über mehrere Stuhllehnen zum Trocknen ausbreitete. Zuletzt zündete er noch am Küchenbrett eine Lampe an und kehrte in die Schlafkammer zurück. »Wie geht's jetzt?« fragte er nun Don Eugenio und hob das Licht etwas empor, um sein Gesicht zu sehen. »Vortrefflich. Ich merke, dass ich anfange zu schwitzen. Morgen wirst du gehängt, Gardunia.« »Warum, Herr?« »Das wagst du noch zu fragen? Glaubst du etwa, ich befolgte deinen Plan, um allein in diesem Bett zu schlafen und vorher zum zweiten Male das Sakrament der Taufe zu empfangen? Gleich morgen lasse ich dich aufhängen.« »Aber nun erzählen Sie mir doch etwas. Wie steht es mit Frau Frasquita?« »Frasquita drohte mir, mich umbringen zu wollen. Das ist alles, was mir deine schönen Ratschläge eintrugen. Ich sage dir nochmals, morgen in aller Frühe kommst du an den Galgen.« »Es wird nicht ganz so schlimm werden, Herr Stadtrichter«, bemerkte der Gerichtsdiener. »So etwas sagst du mir, unverschämter Kerl? Wohl, weil du mich jetzt hier machtlos siehst.« »Nein, gnädiger Herr, ich äußere das nur, weil Frau Frasquita sich gar nicht so unmenschlich zeigt, wie Sie berichten. Denn sie ist in die Stadt geritten, um einen Arzt für Sie zu holen.« »Heiliger Gott, bist du sicher, dass sie in die Stadt gewollt hat?« rief Don Eugenio bestürzter denn je. »Wie hat mir wenigstens so gesagt?« »Dann lauf, Gardunia, lauf! Ach, ich bin unrettbar verloren. Verstehst du auch, warum sie in die Stadt eilt? Um alles meiner Frau zu erzählen, um ihr zu sagen, dass ich hier bin. Mein Gott, wie hätte ich auf solche Gedanken kommen können? Ich glaubte, sie wollte ihren Mann im Dorf suchen. Und da ich ihn dort in gutem Gewahrsam weiß, hat mir ihre Reise keine weitere Sorge gemacht. Aber in die Stadt gehen, Cardunia! Mach dich auf, du bist doch ein guter Läufer. Rette mich vor dem Verderben, verhindere, dass die schreckliche Müllerin mein Haus betritt. »Wenn mir das gelingt, werden mich dann, euer Gnaden, noch aufhängen lassen?« fragte der Gerichtsdiener spöttisch. »Im Gegenteil. Du sollst ein paar noch sehr gute Schuhe, die mir zu groß sind, von mir haben. Ich schenke dir alles, was du wünschst.« »Gut. Ich werde mich sofort aufmachen. Unterdessen können euer Gnaden ruhig schlafen. In einer halben Stunde bin ich wieder hier und die Navareserin wird im Gefängnis sitzen. Nicht umsonst laufe ich schneller als eine Eselin.« Mit diesen Worten verschwand er auf der Treppe nach unten. So traf es sich, dass gerade während der Abwesenheit des Gerichtsdieners Gevatter Lukas in der Mühle erschien und durch das Schlüsselloch der Schlafkammer seine erstaunlichen Entdeckungen machte. Lassen wir jetzt den Stadtrichter in dem fremden Bett schwitzen und Cardunia in die Stadt rennen, wohin ihm Gevatter Lukas sehr rasch mit Dreispitz und scharlachrotem Mantel folgen sollte. Wir selbst wollen auch als Schnellläufer der beherzten Frau Frasquita auf ihrem Weg ins Nachbardorf nacheilen. Das einzige Abenteuer, das die Navareserin auf ihrem Ritt von der Mühle nach dem Dorfe erlebte, war ein kleiner Schreck, als sie bemerkte, wie jemand mitten auf einem Saatfeld sein Feuerzeug benutzte. »Es wird doch nicht etwa ein Häscher des Stadtrichters sein, der mich festnehmen soll«, dachte die Müllerin. In diesem Augenblick hörte sie auch schon aus der Richtung des Funkens einen Esel schreien. »Um diese Zeit Esel auf dem Felde?« überlegte Frasquita. »Hier in der ganzen Gegend gibt es weder Bauernhöfe noch Gemüsegärten. Bei meiner Treu, heute Nacht treiben alle Gespenster hier Unwesen. Aber meines Mannes Eselin kann es unmöglich sein. Was sollte Lukas gegen Mitternacht hier abseits vom Wege zu tun haben? Nein, das ist zweifellos ein Spion.« Jetzt hielt es auch die Eselin, auf der Frau Frasquita saß, für angebracht zu »Ian«. »Schweig, du einfältiges Tier«, rief die Navareserin und stach es mit einer Stecknadel mitten ins Kreuz. Da sie ein unliebsames Zusammentreffen befürchtete, trieb sie ihre Eselin vom Wege ab und ließ sie durch die Felder traben. Gegen 11 Uhr abends erreichte die Müllerin ohne weitere Zwischenfälle das Dorf. Der Herr Bürgermeister schlief bereits seinen Rausch aus, Rücken an Rücken mit seiner Frau, oder wie unser unsterblicher Poet Quevedo sagt, in der Form des österreichischen Doppeladlers, als Tonjuelo an die Tür des ehelichen Gemachs klopfte und Herrn Juan Lopez meldete, dass Frau Frasquita, die aus der Mühle, ihn zu sprechen wünsche. »Wir können hier auf all das Murren und die Fluchworte verzichten, die der Ortsvorsteher beim Aufwachen und Ankleiden gebrauchte, und wenden uns gleich dem Augenblick zu, wo die Müllerin vor ihn trat. Er reckte und streckte sich wie ein Athlet, der seine Muskeln übt, gähnte ununterbrochen und rief, »Guten Abend, Frau Frasquita, was führt Sie hierher? Sagte Ihnen Tonjuelo nicht, dass Sie in der Mühle bleiben sollen? Warum gehorchen Sie den Befehlen der Obrigkeit nicht?« »Ich muss meinen Lukas sehen«, antwortete die Navareserin, »und zwar sofort. Sagen Sie ihm, dass seine Frau hier ist.« »Ich muss, Frau Frasquita, Sie vergessen ganz, dass Sie in meiner Person mit dem König sprechen.« »Lassen Sie mich mit Ihrem König in Ruhe. Ich bin nicht zum Scherzen aufgelegt. Sie wissen nur zu gut, was sich zugetragen hat und warum mein Mann verhaftet worden ist.« »Ich weiß überhaupt nichts. Und was Ihren Gatten betrifft, so ist er nicht eingesperrt, sondern schläft ruhig in diesem Haus und wird behandelt, wie ich alle Leute zu behandeln pflege. Sie werden gleich sehen.« »Tonjuelo!« »Wecke sofort Gevatter Lukas in der Scheune und fordere ihn auf, alsbald hierher zu kommen.« »So, nun zur Sache. Erzählen Sie mir, was vorgefallen ist. Haben Sie sich gefürchtet, allein zu schlafen?« »Werden Sie nicht unverschämt, Herr Juan. Ich sage Ihnen nochmals, dass ich mir gar nichts aus Ihren Späßen mache. Was geschehen ist? Sehr einfach. Sie und der Herr Stadtrichter haben mir meine Ehre rauben wollen, aber dabei sind beide Herren gründlich hereingefallen. Ich bin hier, ohne mich schämen zu müssen. Der Stadtrichter dagegen liegt sterbenskrank in der Mühle.« »Was? Der Herr Stadtrichter liegt im Sterben? Frau, wissen Sie auch, was Sie sagen?« »Was Sie eben gehört haben. Er ist in den Mühlgraben gestürzt und fast ertrunken. Dabei hat er sich eine Lungenentzündung oder was weiß ich zugezogen. Es geht mich nichts an. Das ist Sache der Frau Stadtrichter. Ich bin jedenfalls gekommen, meinen Mann zu holen. Außerdem behalte ich mir vor, morgen selbst nach Madrid zu reisen und alles dem König zu berichten.« »Teufel, Teufel«, murmelte Herr Juan López. »Manuela, Mädchen, geh und sattle mir das Maultier. Frau Frasquita, ich reite mit zur Mühle. Wehe Ihnen, wenn Sie dem Stadtrichter irgendein Leid zugefügt haben.« »Herr Bürgermeister, Herr Bürgermeister«, rief in diesem Augenblick Tonuelo, der mir tot als lebendig ins Zimmer hereinwankte. »Gevatter Lukas ist nicht in der Scheune, auch seine Eselin befindet sich nicht mehr an der Krippe. Das Tor des Gehöftes steht weit offen, der Vogel ist ausgeflogen.« »Was sagst du da?« schrie Herr Juan López. »Heilige Mutter Gottes, was wird in meinem Hause los sein?« stöhnte Frau Frasquita. »Schnell, Herr Bürgermeister, verlieren wir keine Zeit. Mein Mann ist fähig, den Stadtrichter umzubringen, wenn er ihn zu so später Nachtstunde in der Mühle antrifft.« »Sie glauben also, dass Gevatter Lukas bereits dort ist?« »Warum nicht? Ich sage noch mehr. Als ich auf dem Wege nach hier war, haben wir uns gekreuzt, ohne uns zu erkennen. Er war es zweifellos, der mitten auf dem Felde an seinem Feuerstein Funken schlug. Mein Gott, wenn man bedenkt, dass die Tiere mehr Verstand haben als die Menschen. Sie müssen nämlich wissen, Herr Juan, dass sich unsere beiden Eselinnen erkannten und begrüßten, während mein Lukas und ich keine Kenntnis voneinander nahmen. Im Gegenteil, wir hielten uns für Spione und ritten davon.« »Ihr Lukas, der ist gut«, meinte der Bürgermeister. »Nun aber vorwärts. Wir wollen sehen, was mit Ihnen allen geschehen soll. Ich lasse nicht mit mir spaßen. Ich bin der König. Doch nicht einer, wie er jetzt in Madrid herrscht, sondern wie der einst in Sevilla, den das Volk Peter den Grausamen nannte. Los, Manuela, bringe mir den Amtsstab und sage deiner Herrin, dass ich fortgehe.« Die Dienstmagd, die bestimmt ein zuvorkommenderes Mädchen war, als es der Frau des Ortsvorstehers gefiel und sich mit der Moral vertrug, gehorchte. Und da das Maultier des Herrn López schon gesattelt war, brachen Frau Frasquita und er, begleitet von dem unentbehrlichen Tonuelo, nach der Mühle auf. Gehen wir ihnen voraus, in der Annahme, dass wir die Freiheit haben, schneller zu laufen als jemand anders. Garduña befand sich bereits wieder in der Mühle, nachdem er Frau Frasquita auf allen Straßen der Stadt gesucht hatte. Auch im Stadtrichteramt war der schlaue Gerichtsdiener im Vorbeigehen gewesen, wo er alles in größter Ruhe antraf. Die Türen standen weit offen, als wäre es heller Tag. So war es Sitte, wenn die Obrigkeit unterwegs war, um ihre geheiligten Amtspflichten auszuüben. Auf dem Treppenabsatz und im Vorzimmer schliefen Polizisten und Helfer und warteten ganz gemächlich auf ihren Dienstherrn. Als sie Garduña, ihren nächsten Vorgesetzten, bemerkten, reckten und streckten sich zwei oder drei von ihnen und fragten: »Kommt der Stadtrichter bald?« »Keine Spur. Beruhigt euch. Ich wollte nur wissen, ob es etwas Neues gibt.« »Gar nichts.« »Und die gnädige Frau?« »Er hat sich in ihre Gemächer zurückgezogen.« »Ist sonst hier ein weibliches Wesen durch die Tür gekommen?« »Bis jetzt hat sich den ganzen Abend niemand gezeigt.« »Lasst ja keine Person herein, wer es auch sei und was sie sage. Im Gegenteil, nehmt jeden fest, der nach dem Stadtrichter und seiner Frau fragen sollte, und wenn es der Morgenstern selbst wäre.« »Wie es scheint, ist heute Nacht Jagd auf Gauner und Spitzbuben«, fragte einer der Häscher. »Große Jagd«, fügte ein anderer hinzu. »Ganz große«, bestätigte Garduña feierlich. »Stellt euch vor, wie schwierig die Angelegenheit sein muss, wenn der Herr Stadtrichter und ich selbst auf Streifzüge ausgehen. Also dann auf Wiedersehen, ihr Kerle. Passt gut auf.« »Gott befohlen, Herr Bastian«, erwiderten alle und grüßten Garduña. »Mein Stern verfinstert sich«, murmelte er beim Verlassen des Stadtrichterhauses. »Sogar die Frauen täuschen mich. Die Müllerin ritt auf der Suche nach ihrem Mann ins Dorf und nicht in die Stadt. Armer Garduña, was ist aus deinem Spürsinn geworden?« Und ganz in Gedanken versunken, trat er den Rückweg nach der Mühle an. Der Gerichtsdiener hatte nicht ganz Unrecht, wenn er seine alte Spürnase vermisste. Denn sie witterte nicht einmal einen Mann, der sich in diesem Augenblick unweit der Flussböschung hinter Weidengebüschen verbarg und bei sich dachte oder vielmehr in seinen scharlachroten Mantel hineinflüsterte: »Vorsicht, mein Lieber, da kommt Gardunia, er darf mich nicht sehen.« Das war Gevatter Lukas, der als Stadtrichter gekleidet in die Stadt eilte und von Zeit zu Zeit den teuflischen Satz wiederholte: »Auch die Frau Stadtrichter ist hübsch.« Gardunia ging vorüber, ohne ihn zu sehen, und der falsche Stadtrichter verließ sein Versteck und gelangte bald in den Ort. Nicht lange danach erreichte der Gerichtsdiener, wie wir bereits andeuteten, die Mühle. Der Stadtrichter lag noch genauso im Bett, wie ihn Gevatter Lukas durch das Schlüsselloch gesehen hatte. »Wie schön ich schwitze! Ich bin geradezu von einer Krankheit verschont worden!« rief er, als der Gerichtsdiener ins Zimmer trat. »Und Frau Pravdita? Kommt sie mit dir? Hat sie etwa mit meiner Frau gesprochen?« »Die Müllerin, gnädiger Herr«, antwortete Gardunia sehr geängstigt, »hat mich ganz jämmerlich betrogen. Um ihren Mann zu holen, ritt sie nicht in die Stadt, sondern ins Dorf. Verzeihen, euer Gnaden, meine Dummheit.« »Umso besser, umso besser«, sagte der alte Madrider mit boshaft glänzenden Augen. »Dann ist ja alles gerettet. Noch vor Tagesanbruch werden Gevatter Lukas und Frau Fraskita auf dem Wege ins Inquisitionsgefängnis sein. Dort mögen sie umkommen, ohne jemandem ihr Abenteuer von heute Nacht erzählen zu können. Gardunia, bringe meine Kleider, sie werden jetzt trocken sein. Aber schnell, und ziehe mich an. Der Liebhaber wird nun wieder Stadtrichter werden.« Gardunia stieg in die Küche hinunter, um die Kleider herbeizuschaffen. Unterdessen näherten sich Frau Fraskita, Herr Juan Lopez und Tonuelo der Mühle, die sie einige Minuten später erreichten. »Ich werde vorangehen«, erklärte der eingebildete Bürgermeister. »Wozu bin ich die Obrigkeit? Tonuelo, du folgst mir. Und Frau Fraskita, Sie warten an der Tür, bis ich Sie rufe.« Nun drang Herr Juan Lopez bis an die Weinlaube vor, wo er im Mondschein einen etwas buckligen Mann erblickte, der so wie der Müller gekleidet war, mit Wams und brauner Hose, schwarzem Leibgurt, blauen Strümpfen, einer murcianischen Bauernmütze aus Samt und einem über die Schultern geworfenen Mantel. »Er ist es!« schrie der Ortsvorsteher. »Im Namen des Königs ergeben Sie sich, Gevatter Lukas!« Der Mann mit der Samtmütze wollte in die Mühle flüchten. »Halt!« rief ihm jetzt Tonuelo zu, packte ihn am Nacken, drückte ihm ein Knie in den Rücken und zwang ihn so zu Boden. In diesem Augenblick stürzte sich jemand wie ein wildes Tier auf Tonuelo, ergriff ihn am Gürtel, zog ihn auf das Pflaster nieder und verabreichte ihm ein paar Ohrfeigen. Es war Frau Fraskita, die erregt sagte: »Schurke, lass meinen Lukas los!« Zur gleichen Zeit erschien eine andere Person, die eine Eselin am Zaume führte, warf sich zwischen die beiden und versuchte, Tonuelo zu befreien. Das war Gardunia, der den Dorfpolizisten für Don Eugenio de Zuniga hielt und die Müllerin anschrie: »Frau, zeigen Sie etwas mehr Achtung gegen meinen Herrn!« Und er drückte sie rücklings auf Tonuelo nieder. Da sich so Frau Fraskita zwischen zwei Feuern sah, versetzte sie Gardunia einen derartigen Stoß in die Magengegend, dass er seiner ganzen Länge nach hinfiel. Mit ihm waren es nun schon vier Personen, die auf dem Boden lagen. Inzwischen verhinderte Herr Juan Lopez den angeblichen Gevatter Lukas am Aufstehen, wobei er ihm einen Tritt mit dem Fuß ins Rückgrat gab. »Gardunia, Hilfe! Im Namen des Königs! Ich bin der Stadtrichter!« rief schließlich Don Eugenio, als er fühlte, dass ihn dieser klauenartige, mit Stierleder beschuhte Fuß tatsächlich umbringen konnte. »Der Stadtrichter! Tatsächlich!« erklärte Herr Juan Lopez ganz erstaunt. »Der Stadtrichter!« wiederholten alle. Und schon waren die vier Hingefallenen wieder aufgestanden. »Allesamt ins Gefängnis! An den Galgen mit euch!« brüllte Don Eugenio de Zuniga. »Aber gnädiger Herr«, warf der Bürgermeister in die Knie sinkend ein, »verzeihen Sie, dass ich Sie so misshandelte. Wie hätte ich Sie auch in diesen gewöhnlichen Kleidern erkennen sollen?« »Alberner Kerl«, entgegnete der Stadtrichter, »irgendetwas musste ich doch anziehen. Weißt du denn nicht, dass man mir die Kleidung gestohlen hat? Hast du keine Ahnung, dass eine Diebesbande im Auftrag des Gevatters Lukas...« »Sie lügen«, schrie die Navareserin. »Hören Sie mich an, Frau Fraskita«, sagte Gardunia, indem er sie zur Seite nahm, »mit der Erlaubnis des Herrn Stadtrichters und der anderen Anwesenden. Wenn Sie das nicht wieder in Ordnung bringen, werden wir alle aufgehängt, als erster Gevatter Lukas.« »Was ist denn eigentlich los?« fragte Frau Fraskita. Gevatter Lukas läuft um diese Stunde als Stadtrichter angezogen herum. Und Gott allein weiß, ob er in seiner Verkleidung nicht sogar schon bis ins Schlafzimmer der Frau Stadtrichter gelangt ist. Und der Gerichtsdiener berichtete ihr in wenigen Worten alles, was wir schon wissen. »Gott steh mir bei«, rief die Müllerin erregt. »So hält mein Mann mich also doch für entehrt. Er will sich zweifellos rächen. Auf, kommt mit in die Stadt und rechtfertigt mich in den Augen meines Lukas.« »Jawohl, schnell vorwärts. Wir müssen verhindern, dass dieser Mann mit meiner Frau spricht und ihr alle die Albernheiten erzählt, die er sich einbildet«, bemerkte der Stadtrichter, der schon auf eine Eselin zuging und den Bürgermeister aufforderte, ihm beim Aufsteigen zu helfen. »Also los, in die Stadt«, fügte Gardunia hinzu. »Gebe der Himmel, Herr Stadtrichter, dass Gevatter Lukas sich begnügt hat, nur mit der gnädigen Frau zu sprechen.« »Was redest du da, unglückseliger Mensch?« fuhr ihn Don Eugenio des Unjäger heftig an. »Glaubst du etwa, dieser Bauernlümmel wäre fähig?« »Er ist zu allem fähig«, warf Frau Frasquita ein. Ave Maria Purissima, die Uhr hat 12:30 geschlagen und ruhig ist die Nacht. So rief der Nachtwächter durch die Straßen der Stadt, als die Müllerin und der Stadtrichter auf den Eselinnen aus der Mühle, der Herr Juan Lopez auf dem Maultier und die beiden Diener zu Fuß vor dem Stadtrichterhaus ankamen. Die Tür war geschlossen. Das bedeutete also, dass Regierung und Regierte ihre Tagesarbeit beendet hatten. »Es sieht schlimm aus«, dachte Gardunia, und er schlug 2 oder 3 Mal mit dem Klopfer an die Tür. Geraume Zeit verging, aber es wurde weder geöffnet noch geantwortet. Frau Frasquita sah ganz bleich und blass aus. Der Stadtrichter hatte bereits alle Nägel seiner beiden Hände abgekaut. Niemand sagte ein Wort. Bum, bum, bum, so ertönte es immer wieder, als Lopez, Gardunia und Toñuelo abwechselnd an die Tür schlugen. Doch es kam keine Antwort. Niemand öffnete. Nicht eine Fliege rührte sich. Man hörte nur das helle Plätschern eines Springbrunnens, der sich im Innenhof des Hauses befand. Und so verrannen die Minuten endlos wie Ewigkeiten. Schließlich, etwa gegen 1 Uhr, öffnete sich ein kleines Fenster im 2. Stock und eine weibliche Stimme rief herunter, »Wer ist da?« »Das ist die Amme«, murmelte Gardunia. »Ich«, entgegnete Don Eugenio de Zuniga, »macht auf!« Eine Weile herrschte tiefes Schweigen. »Und wer sind Sie?« ertönte es wieder von oben. »Hören Sie mich denn nicht? Ich bin's, der Stadtrichter!« Eine neue Pause. »Kommen Sie mir nicht damit«, erwiderte die gute Frau. »Mein Herr ist schon vor 1 Stunde zurückgekehrt und legte sich sofort zu Bett. Tun Sie dasselbe und schlafen Sie Ihren Rausch aus.« Dabei wurde das Fenster heftig zugeschlagen. Frau Frasquita bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. »Amme«, brüllte der Stadtrichter ganz außer sich, »hören Sie denn nicht? Sie sollen die Tür aufmachen. Wollen Sie auch an den Galgen?« Das Fenster öffnete sich von neuem. »Was ist denn los? Wer schreit da unten so?« rief die Amme. »Ich bin Stadtrichter.« »Immer die alte Geschichte. Das können Sie anderen weismachen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass der Herr Stadtrichter vor Mitternacht nach Hause kam und sich, wie ich mit eigenen Augen sah, im Zimmer der gnädigen Frau einschloss. Warten Sie nur. Sie werden gleich was erleben.« Kurz darauf öffnete sich plötzlich die Tür und eine Schar Diener und Gerichtspersonen stürmte heraus. Sie waren alle mit Knütteln versehen und warfen sich in wildem Geschrei auf die Außenstehenden. »Los, wo ist der Mann, der sich Stadtrichter nennt? Wo ist dieser Spaßvogel, dieser Trunkenbold?« Inmitten der Dunkelheit entstand eine fürchterliche Verwirrung, wobei keiner den anderen erkennen konnte und der Stadtrichter seine Schläge genauso bekam wie der Bürgermeister, Gardunia und Toñuelo. Abgesehen von dem Sturz in den Mühlgraben war das nun bereits die 2. Trachtprügel, die das nächtliche Abenteuer Don Eugenio einbrachte. Frau Frasquita, die abseits von diesem Gewühl stand, weinte zum 1. Male in ihrem Leben. Lukas, Lukas, seufzte sie. Du hast an mir zweifeln können und eine andere in deine Arme genommen. Ach, an unserem Unglück ist nichts mehr zu ändern. Was ist das für ein Lärm? Fragte schließlich eine ruhige, würdevolle und anmutige Stimme, die das ganze Getöse übertönte. Alle erhoben die Köpfe und erblickten eine schwarz gekleidete Dame, die auf dem Hauptbalkon des Hauses erschien. »Die gnädige Frau«, riefen die Raufenden und stellten sofort die Schlägerei ein. »Meine Frau«, stammelte Don Eugenio. »Diese Leute vom Lande können eintreten. Der Herr Stadtrichter gestattet es«, sprach die Frau Stadtrichter. Die Diener gaben den Weg frei, und der von Sunjiga sowie seine Begleiter betraten die Vorhalle und gingen die Treppe hinauf. Kein Verbrecher bestieg je die Richtstätte mit so unsicherem Schritt und so verändertem Gesichtsausdruck wie der Stadtrichter jetzt die Stufen seines Hauses. Doch bald begannen sich in ihm wieder sein Stolz und seine Selbstsucht zu rühren, und der Gedanke seiner Schande verdrängte alles von ihm verursachte Missgeschick und die ganze Lächerlichkeit, in der er sich augenblicklich befand. »Vor allem bin ich ein Sunjiga y Ponce de León«, dachte er bei sich. »Wehe denen, die das vergessen haben. Wehe meiner Frau, wenn sie meinen Namen entehrt hat.« Die Frau des Stadtrichters empfing ihren Gatten und seine bäuerliche Begleitung im großen Saal ihres Hauses. Die Augen der Tür zugewandt, stand sie aufrecht und allein da. Sie war von hoher Herkunft, noch ziemlich jung, anmutig und von strenger Schönheit. Als Modell mehr für einen christlichen Maler als für einen heidnischen Bildhauer geeignet. Ihre Kleidung war sehr vornehm, ganz nach dem Geschmack der damaligen Zeit. Jetzt trug sie ein Kleid aus feinem schwarzem Wollstoff mit kurzem, engem Rock und weiten, hochgerafften Ärmeln. Ein gelblich-weißes Halstuch umhüllte ihre schönen Schultern und ihre alabasterfarbenen Arme waren von sehr langen, fingerlosen Handschuhen aus schwarzem Tüll bedeckt. Mit der einen Hand bewegte sie würdevoll einen großen, von den Philippinen mitgebrachten Fächer. In der anderen hielt sie ein Spitzentuch, dessen vier Zipfel mit einer Gleichmäßigkeit herabhingen, wie sie auch in ihrer Haltung und in jeder ihrer Bewegungen zu beobachten war. Diese vortreffliche Frau hatte etwas von einer Königin und viel von einer Äbtissin an sich. Sie flößte jedem, der sie ansah, Ehrfurcht und Achtung ein. Im Übrigen bewiesen die Sorgfalt ihrer Kleidung zu so später Stunde, ihre ernste Miene und die zahlreichen Lichter, die den Saal erhellten, dass die Frau Stadtrichter sichtlich bemüht war, dieser Szene einen gewissen theatralischen und feierlichen Anstrich zu geben, um dadurch den Gegensatz zu dem gemeinen und plumpen Abenteuer ihres Mannes besonders hervorzuheben. Zuletzt sei noch bemerkt, dass diese Dame Doña Mercedes Carrillo de Albornoz y Espinosa de los Monteros hieß und dass sie Tochter, Enkelin, Großenkelin und Ururenkelin der Stadt war, da sie von einem ihrer berühmten Eroberer abstammte. Aus Gründen irdischer Eitelkeit hatte ihre Familie sie veranlasst, den alten, wohlhabenden Stadtrichter zu heiraten. Sie nahm dieses schmerzliche Opfer auf sich, obwohl sie ihrem natürlichen Hang nach lieber Nonne geworden wäre. Damals hatte sie bereits zwei Sprösslinge von dem verwegenen Madrider, und man munkelte, dass die Mauren wieder an der Küste seien. Kehren wir nun zu unserer Geschichte zurück. »Mercedes«, rief der Stadtrichter, als er vor seiner Gemahlin erschien, »ich muss sofort wissen...« »Hallo, Gevatter Lukas, was machen Sie denn hier?« unterbrach ihn die Frau Stadtrichter. »Ist in der Mühle ein Unglück geschehen?« »Senora, ich bin nicht zum Scherzen aufgelegt«, erwiderte der Stadtrichter wütend. »Ehe ich von mir aus Erklärungen abgebe, muss ich erfahren, was aus meiner Ehre geworden ist.« »Das geht mich nichts an. Haben Sie mir etwa Ihre Ehre anvertraut?« »Jawohl, Senora, Ihnen«, erwiderte Don Eugenio. »Die Frauen sind die Hüter der Ehre ihrer Männer.« »Dann fragen Sie doch Ihre Frau. Sie hört uns gerade zu.« Frau Frasquita, die an der Saaltür stehen geblieben war, stieß eine Art Schrei aus. »Kommen Sie näher und nehmen Sie Platz«, forderte die Frau Stadtrichter, die selbst auf das Sofa zuschritt, Frasquita in sehr würdevollem Ton auf. Die vortreffliche Navareserin verstand sofort die ganze Seelengröße dieser beleidigten, vielleicht sogar doppelt beleidigten Ehefrau. So rang sie sich im Augenblick zu gleicher Höhe durch, unterdrückte ihre natürliche Aufregung und bewahrte Stillschweigen. Übrigens hatte Frau Frasquita im sicheren Bewusstsein ihrer Unschuld und Stärke gar keine Eile, sich zu verteidigen. Eile hatte sie schon, sogar große anzuklagen, aber nicht die Frau des Stadtrichters. Es war Gevatter Lukas, mit dem sie abzurechnen wünschte. Und der war nicht da. Frau Frasquita, wiederholte die edeldenkende Mercedes, als sie sah, dass die Müllerin sich nicht vom Platz rührte, ich habe sie doch gebeten, näher zu treten und sich zu setzen. Die zweite Aufforderung war herzlicher und liebenswürdiger als die erste. Offenbar hatte die Frau Stadtrichter beim Anblick der ruhigen Haltung und der stattlichen Schönheit der Müllerin ganz unwillkürlich gemerkt, dass sie es nicht mit einer niedrigen und verächtlichen Person zu tun hatte, sondern eher mit einer, die vielleicht ebenso unglücklich wie sie selbst war. Unglücklich schon durch den bloßen Umstand, den Stadtrichter kennengelernt zu haben. So wechselten denn beide Frauen, die sich für Nebenbuhlerinnen gehalten hatten, friedliche und versöhnliche Blicke und stellten ganz überrascht fest, dass ihre Seelen sich gegenseitig verstanden wie zwei Geschwister, die wieder zusammentreffen. Von solchen angenehmen Gefühlen bewegt, schritt die Müllerin voll stiller Erhabenheit durch den Saal und ließ sich auf die Kante eines Stuhles nieder. Bei ihrem Weggang von der Mühle hatte sie im Hinblick auf wichtige Besuche in der Stadt eine Mantille aus feinem schwarzem Wollstoff mit langen Fransen mitgenommen. Diese trug sie jetzt. Sie stand ihr so vortrefflich, dass sie ganz wie eine Dame aussah. Der Stadtrichter hatte während dieses Zwischenfalls geschwiegen. Durch den Schrei der Frau Frasquita und ihr Erscheinen im Saal war er heftig erschrocken. Diese Frau flößte ihm mehr Furcht ein als seine eigene. »Also, Gevatter Lukas«, fuhr Doña Mercedes ihrem Gatten zugewandt fort, »hier ist Frau Frasquita. Sie können nun Ihre Forderung wiederholen und sich nach Ihrer Ehre erkundigen.« »Mercedes, bei den Nägeln am Kreuze Christi«, schrie der Stadtrichter, »du weißt nicht, wozu ich fähig bin. Ich bitte dich nochmals dringend, lass die Scherze und sage mir alles, was hier während meiner Abwesenheit vor sich gegangen ist. Wo steckt dieser Kerl?« »Wer? Ach so, mein Mann. Er steht gerade auf und wird bald kommen.« »Er steht gerade auf«, brüllte Don Eugenio. »Sie sind wohl erstaunt. Wo sollte um diese Stunde ein anständiger Herr sonst sein, als in seinem Hause, in seinem Bett, an der Seite seiner ihm angetrauten Ehefrau, wie Gott es befiehlt?« »Mercedes, gib auf deine Worte Acht. Überlege dir, dass wir hier nicht allein sind. Bedenke, dass ich der Stadtrichter bin.« »Schreien Sie mich nicht so an, Gevatter Lukas. Oder ich befehle den Gerichtsdienern, Sie einzusperren«, erwiderte die Frau des Stadtrichters und erhob sich. »Ich in dem Kerker? Ich, der Richter dieses Ortes?« »Der Stadtrichter? Der Vertreter des Rechtes? Der Bevollmächtigte des Königs?« entgegnete die vornehme Dame mit einer Strenge und einem Nachdruck, die die Stimme des angeblichen Müllers übertönten, »kehrte zur rechten Zeit heim, um von seinen hohen Berufspflichten auszuruhen. Morgen wird er wieder die Ehre und das Leben seiner Bürger, die Heiligkeit ihres Heimes und die Ehrbarkeit der Frauen zu schützen haben und sich darum bekümmern, dass niemand, als Stadtrichter oder sonst wie verkleidet, in das Schlafzimmer einer fremden Frau eindringt, niemand die Tugend in ihrem Frieden und ihrer Sorglosigkeit überrascht und niemand ihren keuschen Schlaf missbraucht.« »Mercedes, was soll das heißen?« zischte der Stadtrichter zwischen Lippen und Zahnfleisch. »Wahrhaftig, wenn solches in meinem Haus geschehen ist, dann kann ich nur sagen, dass du eine treulose und verwerfliche Person bist.« »Mit wem spricht denn dieser Mensch?« erwiderte die Frau Stadtrichter verächtlich und blickte dabei die Umstehenden an. »Wer ist dieser Narr, dieser Trunkenbold? Trotz seiner bäuerlichen Kleidung kann ich nicht einmal glauben, dass er ein so ehrbarer Müller wie der Gevatter Lukas ist. Herr Juan Lopez«, fuhr sie dem erschrockenen Bürgermeister zugewendet fort, »mein Mann, der Richter dieser Stadt, kam vor 2 Stunden mit Dreispitz, scharlachrotem Mantel, Degen und Amtsstock nach Hause. Die hier anwesenden Bedienten und Gerichtsleute erhoben sich und begrüßten ihn, als er durch das Eingangstor und das Vorzimmer die Treppe hinaufging. Daraufhin wurden sofort alle Türen geschlossen, und seitdem hat niemand wieder dieses Haus betreten, bis ihr alle erschienen seid. Stimmt das? Antwortet selbst.« »Es ist so, die reine Wahrheit«, bestätigten die Amme, die Dienstboten und die Gerichtsdiener, die an der Saaltür zusammengedrängt dieser eigenartigen Szene beiwohnten. »Hinaus mit euch allen«, rief Don Eugenio wutschnaubend. »Gardunia, Gardunia, komme her und verhafte das ganze Pack, das mir die schuldige Ehrerbietung verweigert. alle in den Kerker und an den Galgen. Cardonia war nirgends zu sehen. Übrigens, fuhr Doña Mercedes fort, indem sie den Ton wechselte und sich herabließ, ihren Mann anzublicken und als solchen zu behandeln, weil sie Bedenken trug, ihr Scherz könnte zu weit gehen und zu neuen, unvermeidlichen Wutausbrüchen führen. Angenommen, Sie wären mein Gatte. Sie wären Don Eugenio de Zuniga y Ponce de León. Ich bin es! Angenommen ferner, mich träfe irgendeine Schuld, weil ich Sie mit einem Mann verwechselte, der als Stadtrichter gekleidet in mein Schlafzimmer eindrang. Wo ein gemeiner Schurke! Schrie der Alte und griff nach seinem Degen, berührte jedoch nur die Stelle, wo der Leibgürtel des murcianischen Müllers saß. Die Navareserin verhüllte ihr Gesicht mit einem Teil der Mantille, um dadurch das plötzliche Auflodern ihrer Eifersucht zu verbergen. »Nehmen wir alles an, was Sie wollen«, fuhr Doña Mercedes mit unbeschreiblichem Gleichmut fort. »Allein dann sagen Sie mir jetzt, mein Herr, mit welchem Recht Sie sich über mich beschweren. Könnten Sie mich als Staatsanwalt anklagen oder als Richter verurteilen? Sind Sie vielleicht in der Kirche oder im Beichtstuhl gewesen? Haben Sie etwa die Messe gehört? Woher kommen Sie überhaupt in diesem Anzug und dazu mit dieser Dame? Wo haben Sie die halbe Nacht zugebracht?« »Mit Verlaub«, rief Frau Frasquita aus, die wie von einer Feder emporgeschnellt vom Stuhl aufsprang und fest entschlossen zwischen den Stadtrichter und seine Gattin trat. Diesem, der gerade sprechen wollte, blieb gleich der Mund offen stehen, als er sah, dass sich die Navareserin so leidenschaftlich einmischte. Doch Doña Mercedes kam ihr zuvor und sagte, »Liebe Müllerin, Sie brauchen mir keine Erklärungen abzugeben. Von Ihnen erwarte ich solche am allerwenigsten. Aber da ist einer, der Sie mit vollem Recht verlangen kann. Verständigen Sie sich mit ihm.« In diesem Augenblick öffnete sich die Tür eines Nebenzimmers und herein trat Gevatter Lukas. Von Kopf bis Fuß als Stadtrichter gekleidet, mit Stock, Handschuhen und Zierdegen, als erscheine er gerade in einer Ratssitzung. Einen recht guten Abend wünschte der eben Angekommene und nahm den Dreispitz ab. Er sprach mit seinem eingefallenen Mund ähnlich wie Don Zuniga. Sich von einer Seite zur anderen wiegend, durchschritt er den Saal, ging auf die Herrin des Hauses zu und küsste ihr die Hand. Alle standen höchst erstaunt da. Die Ähnlichkeit des Gevatters Lukas mit dem wahren Stadtrichter war verblüffend. Die Dienerschaft und selbst Herr Juan López konnten ihr lautes Lachen nicht unterdrücken. Don Eugenio empfand das als eine neue Beleidigung und stürzte sich wütend auf Gevatter Lukas. Aber Frau Frasquita trat dazwischen und schob den Angreifer mit ihrem bewussten starken Arm beiseite. Um einen neuen Purzelbaum und den damit verbundenen Spott zu vermeiden, ließen sich seine Gnaden fremde Gewalt gefallen. Diese Frau war offenbar geboren, den alten Wüterich zu bändigen. Gevatter Lukas wurde totenbleich, als sich seine Frau ihm näherte. Doch er fasste sich schnell wieder und brach in ein so schreckliches Gelächter aus, dass er seine Hand aufs Herz, das zu zerspringen drohte, legen musste. Den Stadtrichter nachahmend sagte er, »Gott behüte dich, Frasquita. Hast du deinem Neffen schon deine Ernennung geschickt?« Da hättet ihr die Navareserin sehen sollen. Sie warf die Mantille zurück, hob den Kopf stolz wie eine Löwin, richtete ihre durchdringenden Augen wie zwei Dolche auf den falschen Stadtrichter und schrie ihn an, »Ich verachte dich, Lukas!« Alle glaubten, sie habe ihm ins Gesicht gespuckt. So heftig waren Gebärde und Tonfall dieser Äußerung. Als der Müller die Stimme seiner Frau hörte, veränderte sich sein Antlitz zusehends. Eine Art Eingebung, ähnlich der eines frommen Gläubigen, durchdrang seine Seele und erfüllte sie mit heller Freude. Für einen Augenblick vergaß er, was er in der Mühle gesehen und vernommen hatte. Mit Tränen in den Augen rief er voller Aufrichtigkeit aus, »Bist du noch meine Frasquita?« »Nein«, antwortete die Navareserin außer sich, »ich bin sie nicht mehr. Ich bin, denke an deine Schandtaten in dieser Nacht. Sie werden dir sagen können, was du aus dem Herzen, das dich so liebte, gemacht hast.« Und sie begann zu weinen. Die Tränen rannen ihr vom Gesicht wie das Wasser von einem Eisberg zur Zeit der Schneeschmelze. Die Frau Stadtrichter konnte sich nicht länger halten, näherte sich ihr und schloss sie mit größter Zärtlichkeit in ihre Arme. Ohne zu wissen, was sie tat, küsste Frau Frasquita ihre Trösterin und sagte schluchzend wie ein Kind, das im Arm seiner Mutter Schutz sucht, »Ach, Senora, wie unglücklich ich bin!« »Nicht so sehr, wie Sie glauben«, entgegnete Doña Mercedes und weinte ebenfalls von ganzem Herzen. Der Unglückliche bin ich, stöhnte gleichzeitig Gevatter Lukas und kämpfte mit den Fäusten gegen seine Tränen, da er sich schämte, sie hier zu vergießen. Und ich? Warf schließlich Don Eugenio ein, der wie die anderen ganz gerührt war und durch das Weinen angesteckt wurde. Er hoffte auch, sich auf feuchtem Wege und durch Wehklagen retten zu können. »Ach, ich bin ein Schurke, ein Scheusal, ein Lebemann, der seine Strafe verdient hat.« So jammernd hielt er sich an dem Bauche des Herrn Juan Lopez fest und fing an zu heulen. Dieser und die Bedienten weinten mit. Alles schien beendet, obwohl sich noch niemand erklärt hatte. Gevatter Lukas war der Erste, der in diesem Tränenmeer wieder zu sich kam. Auf einmal erinnerte er sich an das, was er durch das Schlüsselloch gesehen hatte. Plötzlich sagte er, »Meine Herren, rechnen wir ab miteinander.« »Da ist nichts abzurechnen, Gevatter Lukas«, rief die Frau Stadtrichter. »Ihre Gattin ist völlig unschuldig.« »Gewiss, ja, aber...« »Kein Aber. Lassen Sie Ihre Frau erzählen, und Sie werden sehen, wie sie sich rechtfertigt.« »Gut, sie mag reden«, meinte Gevatter Lukas. »Ich äußere mich nicht«, entgegnete Frasquita. »Wenn einer etwas klarzustellen hat, dann bist du es. Es ist doch in Wahrheit so, dass du...« Die Müllerin sprach nicht weiter. Die große Hochachtung, die ihr die Frau Stadtrichter einflößte, hinderte sie daran. »Ja, und du?« antwortete Gevatter Lukas, der von Neuem seinen Glauben verlor. »Es handelt sich jetzt nicht um Frasquita«, schrie der Stadtrichter, den wiederum seine Eifersucht packte. »Es geht um dich und meine Frau. Ach, Mercedes, wenn einer mir gesagt hätte, dass du...« »Ja, und du?« erwiderte die Frau Stadtrichter und sah ihren Gatten mit strengen, prüfenden Blicken an. Eine Zeit lang wiederholten beide Ehepaare viele Male die gleichen Worte. »Und du?« »Ja, und du? Also du? Nein, du! Wie konntest du?« Und so fort. Das Streiten wäre noch länger so weitergegangen, wenn nicht die Frau Stadtrichter ihre würdevolle Haltung wiedergewonnen und schließlich zu Don Eugenio gesagt hätte, »Schweige jetzt. Unsere eigene Angelegenheit werden wir später erörtern. In diesem Augenblick kommt es vor allem darauf an, Gevatter Lukas seinen inneren Frieden wiederzugeben. Nach meiner Ansicht eine leichte Sache.« Denn da sehe ich hier gerade Herrn Juan Lopez und Toniello, die gern bereit sind, Frau Frasquita zu rechtfertigen. »Ich brauche keine Rechtfertigung durch diese Männer«, war die Antwort. »Ich habe zwei glaubwürdige Zeugen, von denen niemand behaupten kann, ich hätte sie verführt oder bestochen.« »Wo sind sie?«, fragte der Müller. »Sie stehen unten an der Tür. Dann sage ihnen, sie sollen heraufkommen, wenn es die gnädige Frau erlaubt. Die armen Geschöpfe wären dazu nicht fähig.« »Ach so, es sind wohl zwei Frauen, wahrhaftig glaubwürdige Zeugen.« »Auch keine Frauen, es sind zwei Weibchen.« »Umso schlimmer, also zwei Mädchen. Sage mir doch gefälligst ihre Namen.« »Die eine heißt Pignona und die andere Livinia.« »Unsere beiden Eselinnen? Frasquita, machst du dich über mich lustig?« »Nein, ich spreche durchaus im Ernst. Ich kann dir beweisen, und diese beiden Tiere sind gleichsam Zeugen, dass ich nicht in der Mühle war, als du dort den Stadtrichter erblicktest.« »Bei Gott, erkläre mir das bitte.« »Höre mich an, Lukas, und schäme dich zu Tode, dass du an meiner Anständigkeit gezweifelt hast. Während du heute Nacht vom Dorf zur Mühle rittest, war ich unterwegs von der Mühle nach dem Dorf. Infolgedessen begegneten wir uns. Aber du hattest abseits vom Wege auf einem Acker Halt gemacht, um Feuer zu schlagen.« »Stimmt. Ich blieb mit meinem Tier stehen. Fahre fort.« »In diesem Augenblick schrie deine Eselin.« »Richtig. Ach, wie glücklich ich bin. Erzähle, erzähle. Jedes Wort von dir gibt mir ein Jahr meines Lebens zurück.« Und auf dieses Schreien jahte vom Wege her die andere Eselin. »Ja, ja, mir ist es, als höre ich sie noch.« Das waren Livinia und Pignona, die sich erkannten und wie zwei gute Freundinnen begrüßten, während wir beide überhaupt keine Kenntnis voneinander nahmen. »Es genügt. Sprich nicht weiter davon.« »So wenig erkannten wir uns«, fuhr Frau Frasquita fort, »dass wir Furcht voreinander hatten und in entgegengesetzten Richtungen flohen.« »Du siehst also, ich war nicht in der Mühle. Wenn du jetzt wissen willst, warum du den Herrn Stadtrichter in unserem Bett liegen sahst, dann befühle die Kleider, die du anhast. Sie werden gewiss noch etwas feucht sein und dir alles besser erklären als ich. Seine Gnaden fielen nämlich in den Mühlgraben. Gardunia zog den Eindringling aus und brachte ihn ins Bett. Wenn du mich weiterhin fragst, warum ich die Tür öffnete, nun ganz einfach deshalb, weil ich glaubte, du wärst dem Ertrinken nahe und riefst um Hilfe. Und schließlich wirst du auch noch Aufklärung über die Ernennung meines Neffen wünschen. Vorläufig kann ich nichts weiter sagen. Wenn wir allein sind, wirst du mehr Einzelheiten erfahren, die ich in Gegenwart dieser Dame nicht erzählen möchte. Alles, was Frau Frasquita soeben berichtet hat, ist die volle Wahrheit, versicherte Herr Juan Lopez, der sich bei Doña Mercedes einschmeicheln wollte, nachdem er gemerkt hatte, dass sie im Hause regierte. Stimmt alles, alles, fügte Toñuelo seinem Vorgesetzten ganz ergeben hinzu. Bis jetzt alles, pflichtete auch der Stadtrichter bei, sehr erfreut, dass seine Frau in ihren Enthüllungen nicht weitergegangen war. Dann bist du also unschuldig, rief Gevatter Lukas nunmehr völlig überzeugt aus. Frasquita, meine Frasquita, verzeihe mir mein Unrecht und lass dich küssen. Das kommt jetzt gar nicht in Frage, antwortete die Müllerin rasch und geschickt ausweichend. Ehe ich dich umarme, muss ich erst deine Erklärungen hören. Ich werde sie für ihn und für mich abgeben, warf Doña Mercedes ein. Darauf warte ich bereits seit einer Stunde, knurrte der Stadtrichter in prahlerischer Haltung. Seine Frau drehte ihm verächtlich ihren Rücken zu und erwiderte, »Ich werde sie nicht eher geben, als bis diese Herren ihre Kleider gewechselt haben, und dann auch nur dem, der sie zu hören wünscht.« »Gut, ziehen wir uns um«, sagte der Murcianer zu Don Eugenio. Er war sehr froh, ihn nicht umgebracht zu haben, betrachtete ihn aber immer noch mit einem wahrhaft maurischen Hass. »In ihrem Anzug ersticke ich geradezu. Solange ich ihn anhabe, bin ich sehr unglücklich darin gewesen.« »Du verstehst eben nicht, ihn zu tragen«, antwortete der Stadtrichter. »Ich dagegen sehne mich danach, ihn bald wieder anzuziehen. Und ich werde dich und die halbe Welt hängen lassen, wenn mich die Entschuldigungen meiner Frau nicht befriedigen.« Diese hörte die Worte ihres Mannes und beruhigte die Anwesenden mit dem sanften Lächeln eines gütigen Schutzengels. Als der Stadtrichter und Gevatter Lukas den Saal verlassen hatten, setzte sich Doña Mercedes wieder auf das Sofa und nahm Frau Frasquita an ihre Seite. Schlicht und freundlich wandte sie sich an alle Hausangestellten und Gerichtsdiener, die dicht gedrängt an der Tür standen. »Nun erzählt einmal dieser ausgezeichneten Frau alles Schlechte, was ihr von mir wisst.« Die einfachen Leute traten hervor und 10 Stimmen wollten gleichzeitig sprechen. Doch die Amme, die großen Einfluss im Hause hatte, gebot den anderen Schweigen und sagte Folgendes. »Sie müssen wissen, Frau Frasquita, ich und meine gnädige Frau waren heute Nacht bei den Kindern und warteten auf die Heimkehr des Herrn. Um die Zeit auszufüllen, beteten wir schon zum 3. Male den Rosenkranz. Denn Gardunia hatte geäußert, der Herr Stadtrichter sei auf der Suche nach einigen schrecklichen Verbrechern. Und so wollten wir natürlich nicht eher schlafen gehen, als bis der Herr wohlbehalten zurückgekehrt war. Auf einmal hörten wir nebenan im Schlafzimmer ein Geräusch. Zu Tode erschrocken nahmen wir das Licht, um festzustellen, was dort los war. Da, o heilige Jungfrau Maria, bemerkten wir beim Eintreten einen Mann, genauso gekleidet wie der Herr Stadtrichter. Aber er war es nicht. Es war ja ihr Gatte, der sich unter dem Bett zu verbergen suchte. »Diebe!« schrien wir ganz laut. Und einige Augenblicke später war das Zimmer voller Leute. Die Gerichtsdiener zerrten den falschen Stadtrichter aus seinem Versteck hervor. Meine Herrin, die wie alle anderen den Gevatter Lukas erkannt hatte und ihn nun in dieser Kleidung sah, befürchtete, dass er ihren Mann umgebracht habe und begann ein Wehklagen, das einen Stein erweichen konnte. In den Kerker!« riefen inzwischen die übrigen. »Einbrecher! Mörder!« waren noch einige der besseren Ausdrücke, die Gevatter Lukas zu hören bekam. Totenblass stand er da, an die Wand gelehnt, ohne ein Wort zu finden. Als er jedoch sah, dass man ihn ins Gefängnis abführen wollte, sagte er, was ich jetzt wiederhole, obwohl man es lieber verschweigen sollte. Gnädige Frau, ich bin weder ein Dieb noch ein Mörder. Der Räuber meiner Ehre befindet sich in meinem Hause und liegt im Bett meiner Frau. Mein armer Lukas, seufzte die Müllerin. Wehe mir, stöhnte Doña Mercedes leise vor sich hin. »Wir alle bedauerten Gevatter Lukas und die arme gnädige Frau. Denn offen gesagt, Frau Frasquita, wir ahnten schon lange, dass unser Herr ein Auge auf sie geworfen hatte, obwohl natürlich niemand glaubte, dass sie...« »Amme, nicht weiter auf diesem Weg«, rief die Frau Stadtrichter in strengem Ton. Dann werde ich einen anderen einschlagen, mischte sich ein Gerichtsdiener ein, der die Gelegenheit benutzte, um das Wort zu ergreifen. Gevatter Lukas hat uns in seiner Verkleidung und mit seinem Gang ganz gehörig getäuscht. Als er das Haus betrat, hielten wir ihn alle für den Herrn Stadtrichter. Ich darf wohl auch sagen, dass er nicht mit guten Absichten gekommen war. Stellen Sie sich bloß vor, was hätte geschehen können, wenn die gnädige Frau nicht mehr aufgewesen wäre. »Schweig auch du«, unterbrach die Köchin den Gerichtsdiener. »Du sagst weiter nichts als Dummheiten. Sehen Sie, Frau Fraskita, Gevatter Lukas musste natürlich, um seine Anwesenheit im Schlafzimmer meiner Herrin zu erklären, seine Absichten gestehen. Dabei war es klar, dass sie nicht an sich halten konnte und ihm eine Ohrfeige mitten ins Gesicht versetzte, so dass ihm die Hälfte seiner Worte im Mund stecken blieb. Ich selbst schmähte und beschimpfte ihn und hätte ihm am liebsten die Augen ausgekratzt. Denn das müssen Sie ja einsehen, Frau Fraskita, auch wenn es Ihr Mann ist. Mit solchem Ansinnen darf man sich nicht vorwagen.« »Du bist eine große Schwätzerin«, rief der Pförtner dazwischen und drängte sich vor. »Was hättest du getan? Frau Fraskita, hören Sie mich jetzt an und kehren wir zur Sache zurück.« Die gnädige Frau handelte und sprach, wie es ihre Pflicht war. Aber dann, als ich ihr Ärger gelegt hatte, tat ihr Gevatter Lukas leid. Sie dachte über das üble Verhalten des Stadtrichters nach und äußerte ungefähr Folgendes. »So schändlich auch ihr Vorhaben war, Gevatter Lukas, und obgleich ich eine solche Unverschämtheit niemals verzeihen kann, müssen wir doch ihre Frau und meinen Gatten einige Stunden lang bei dem Glauben lassen, dass sie sich in ihrem eigenen Netz gefangen und sie mit Hilfe dieser Verkleidung Schimpf mit Schimpf vergolten haben. Das wäre die beste Rache für uns. Und wir könnten diese Täuschung, wenn es angebracht erscheint, leicht wieder aufheben. Nachdem dieser spaßige Entschluss gefasst war, belehrten uns die gnädige Frau und Gevatter Lukas, was wir bei der Rückkehr seiner Gnaden tun und sagen sollten. Und so viel ist sicher. Ich habe in dem Getümmel Sebastian Gardunjas Hinterteil derart verprügelt, dass er noch lange Zeit an diese Nacht zurückdenken wird.« Als der Pförtner aufhörte zu sprechen, hatten die Frau Stadtrichter und die Müllerin schon eine Weile vertraulich miteinander geflüstert. Sie umarmten und küssten sich immer und immer wieder und konnten ihr Lachen kaum unterdrücken. Schade, dass man nicht hörte, was sie sich erzählten. Indes, der Leser wird es sich ohne große Mühe denken können. Und wenn nicht der Leser, so doch die Leserin. Inzwischen kehrten der Stadtrichter und Gevatter Lukas in den Saal zurück, jeder in seiner eigenen Kleidung. »Jetzt komme ich an die Reihe«, rief der hochgestellte Don Eugenio de Zuniga beim Eintreten. Er stieß, um sein Ansehen wieder zu erlangen, mehrmals mit seinem Stock auf den Boden. Ähnlich wie Antaeus, der sich erst dann mächtig fühlte, wenn er die Erde berührte. Mit unbeschreiblicher Überheblichkeit und Kaltblütigkeit sagte er zu seiner Frau: »Mercedes, ich warte auf deine Erklärungen.« Unterdessen war die Müllerin aufgestanden. Zum Zeichen des Friedens sah sie Gevatter Lukas mit ihren sanften, bezaubernden Augen an und kniff ihn so in die Wangen, dass er die Engel im Himmel singen hörte. Der Stadtrichter, der diese Annäherung beobachtet hatte, stand wie versteinert da, ohne sich eine so unbegründete Versöhnung deuten zu können. Darauf wandte er sich von neuem an seine Frau und sagte mürrisch: »Alle verstehen dich, nur wir nicht. Befreie mich endlich von allen Zweifeln. Ich befehle es dir als Gatte und als Stadtrichter.« Und er stieß wiederum mit dem Stock auf den Boden. »Sie wollen schon aufbrechen?« rief Doña Mercedes und näherte sich Frau Fraskita, ohne Don Eugenio irgendwie zu beachten. »Dann gehen Sie unbesorgt. Diese ärgerliche Geschichte wird keine Folgen für Sie haben. Rosa, leuchte den Herrschaften, Sie wollen das Haus verlassen. Leben Sie wohl, Gevatter Lukas.« Oh nein, fuhr Soniga heftig dazwischen. Gevatter Lukas bleibt in Haft, bis ich die volle Wahrheit weiß. He, Gerichtsdiener, im Namen des Königs! Nicht ein einziger der Untergebenen gehorchte Don Eugenio. Alle schauten nur auf die Frau Stadtrichter. »Gib den Weg frei«, rief diese und schritt fast über ihren Gatten weg, um sich von den Anwesenden mit der größten Liebenswürdigkeit zu verabschieden. Dabei neigte sie den Kopf ein wenig zur Seite, ergriff den Rock mit zwei Fingerspitzen und machte eine anmutige Verbeugung, wie sie damals Mode war. »Aber ich, aber du, aber wir, aber diese«, stammelte der Alte fortwährend. Er zog seine Frau am Kleid, um sie bei der Ausübung ihrer Höflichkeitsbezeugungen zu stören. Vergebliche Mühe. Niemand kümmerte sich um seine Gnaden. Als sich alle entfernt hatten und die beiden uneinigen Eheleute allein im Saal zurückgeblieben waren, ließ sich die Frau Stadtrichter endlich herab, mit ihrem Gatten zu reden. Sie sprach zu ihm in einem Ton wie einst eine Zarin aller Reußen, die einen in Ungnade gefallenen Minister lebenslänglich nach Sibirien verbannte. »Und wenn du 1000 Jahre leben solltest, wirst du niemals erfahren, was heute Nacht in meinem Schlafzimmer geschehen ist. Hättest du dich zu Hause aufgehalten, wie es sich geziemte, brauchtest du niemanden danach zu fragen. Was mich betrifft, so gibt es und wird es keinen Grund geben, der mich zwingen könnte, deinen Wunsch zu erfüllen. Ich verachte dich so sehr, dass ich dich augenblicklich, wenn du nicht der Vater meiner Kinder wärst, zum Balkon hinunterstürzen würde. Wie ich dir von jetzt an für immer den Zutritt zu meinem Schlafzimmer verbiete. So, nun gute Nacht, mein Herr.« Nach diesen energischen Worten, die Don Eugenio ohne den geringsten Widerspruch anhörte, denn wenn er mit seiner Gattin allein war, wagte er sich nicht zu rühren, ging die Frau Stadtrichter in den Nebenraum und von da in ihr Schlafzimmer. Sie schloss sofort die Tür hinter sich zu. Der Alte blieb ganz betroffen mitten im Saal stehen und murmelte undeutlich, er hatte ja keine Zähne mehr, und mit einem Zynismus ohnegleichen vor sich hin. »Herrgott, ich hätte gar nicht geglaubt, noch so gut wegzukommen. Gradunia wird mir schon eine Unterkunft besorgen.« Die Vögel begrüßten bereits mit ihrem Gesang die Morgenröte, als Gevatter Lukas und Frau Frasquita die Stadt verließen und nach der Mühle wanderten. Sie gingen zu Fuß, und vor ihnen trabten aneinandergeschirrt die beiden Eselinnen her. »Am Sonntag musst du zur Beichte und dich von allen bösen Gedanken und sündhaften Vorhaben dieser Nacht reinigen«, sagte die Müllerin zu ihrem Mann. »Das ist ein sehr guter Vorschlag«, erwiderte der Müller. »Aber du tust mir auch einen Gefallen. Bitte gib die Unterlagen und Wäsche unseres Bettes den Armen und überziehe alles neu. Ich möchte nicht dort schlafen, wo diese giftige Bestie geschwitzt hat.« »Erwähne ihn nicht mehr, Lukas«, versetzte Frau Frasquita. »Lass uns von etwas anderem reden. Ich habe noch einen besonderen Wunsch auf dem Herzen. Und er wäre, meine Liebste, nächsten Sommer sollst du mit mir nach Solan de Cabras reisen, wo ich eine Badekur machen möchte.« »Wozu?« »Um zu sehen, ob ich nicht doch noch Kinder bekomme.« »Eine sehr glückliche Idee. Wenn Gott uns das Leben schenkt, werde ich dich hinbringen.« In diesem Augenblick kamen sie an der Mühle an, gerade als die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne anfingen, die Gipfel der umliegenden Berge zu vergolden. Am Nachmittag erschienen zur großen Überraschung der Eheleute, die nach den Ereignissen der vorigen Nacht kaum noch den Besuch hochstehender Personen erwartet hatten, mehr vornehme Herrschaften als sonst in der Mühle. Der ehrwürdige Prälat, viele Domherren, der Rechtsgelehrte, zwei Prioren und verschiedene andere angesehene Gäste, die, wie später bekannt wurde, von seiner Hochwürden, dem Herrn Bischof, selbst eingeladen worden waren, befanden sich unter ihnen. Die Plätze in der Weinlaube waren alle besetzt. Nur der Stadtrichter fehlte. Als sich alle Anwesenden niedergelassen hatten, ergriff der Bischof das Wort. Gerade deswegen, so führte er aus, weil sich gewisse unliebsame Dinge in diesem Hause zugetragen haben, würden seine Domherren und er, genau wie früher, weiter hier verkehren, damit weder die ehrenwerten Müllersleute noch die übrigen Besucher ins öffentliche Gerede kommen. Was nur der verdiene, der mit seinem schimpflichen Benehmen den guten Ruf einer so anständigen Gesellschaft geschädigt habe. Frau Frasquita ermahnte er väterlich, in Zukunft in ihren Äußerungen wie auch in ihrem Verhalten weniger herausfordernd und verführerisch zu sein und die Ärmel länger und ihre Kleider weniger tief ausgeschnitten zu tragen. Dem Gevatter Lukas empfahl er mehr Uneigennützigkeit sowie größere Vorsicht und Zurückhaltung im Verkehr mit seinen Vorgesetzten. Zum Schluss erteilte er allen den Segen und bemerkte noch, dass er heute nicht faste und gern ein paar Trauben essen würde. Alle waren derselben Meinung, besonders was den letzten Punkt betraf. Und so ging es an diesem Nachmittag sehr angeregt und lustig in der Weinlaube zu. Auf 50 Pfund schätzte der Müller seinen Verbrauch an Trauben. Noch etwa 3 Jahre dauerten diese geselligen Zusammenkünfte, bis wieder alles Erwarten die Heere Napoleons in Spanien einfielen und der Unabhängigkeitskrieg begann. Der Bischof, der Domherr und der Beichtvater starben im Jahre 8. Der Anwalt und die übrigen Besucher der Mühle in den Jahren 9, 10, 11 und 12. Da sie den Anblick der Franzosen, Polen und anderer Eindringlinge, die das Land überfluteten, und in den Altarräumen der Kirche während der Feldmessen ihre Pfeifen rauchten, nicht ertragen konnten. Der Stadtrichter, der niemals wieder in die Mühle zurückkehrte, wurde von einem französischen Marschall seines Amtes enthoben und starb in einem Staatsgefängnis, weil er sich keinen Augenblick, das sei zu seiner Ehre gesagt, zu Verhandlungen mit der fremden Herrschaft eingelassen hatte. Doña Mercedes heiratete nicht wieder, erzog ihre Kinder auf vortreffliche Weise und trat hochbetagt in ein Kloster ein, wo sie im Rufe einer Heiligen starb. Garduña ging zu den Franzosen über. Herr Juan López wurde Freiheitskämpfer und Anführer einer Truppenabteilung. Er fiel, ebenso wie sein Gerichtsdiener, in der berühmten Schlacht von Baza, nachdem er viele Franzosen getötet hatte. Gevatter Lukas und Frau Frasquita schließlich, die trotz ihrer Badereise nach Solán de Cabras und vieler Gelübde und öffentlicher Gebete keine Kinder bekamen, hatten einander weiterhin herzlich lieb und erreichten ein sehr hohes Alter. Sie sahen den Absolutismus 1812 und 1820 verschwinden und 1814 und 1823 wieder erstehen, bis endgültig nach dem Tode des unumschränkten Herrschers die verfassungsmäßige Regierungsform errichtet wurde. Gerade als der 7-jährige Bürgerkrieg ausgebrochen war, gingen sie in das bessere Jenseits hinüber. Überall wurden schon Zylinderhüte getragen. Aber jene Zeit, deren Sinnbild der Dreispitz war, blieb noch lange in Erinnerung. Gelesen von Ernst August Schepmann, hörten Sie von Pedro Antonio de Alarcón die Erzählung Der Dreispitz.